7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Ist MMA Radio. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung ist der Jojo von Schlagkraft. Hallo Jojo. Hallo Ricky, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Hat mir vor, wie lange ist das her? 3-4 Wochen viel Spaß bereitet und ich habe mich wirklich drauf gefreut. Ich habe, glaube ich, am Wochenende so überlegt, Mensch, wen fragst du denn jetzt für diesen Donnerstag? Und da fielst du mir ein, weil so viel passiert ist und du bist ja so ein kontroverser Typ, ist mir ja schon aufgefallen. Ach, ich bin kontrovers? Ja. Bei mir im Podcast bin ich mehr so die Voice of Reason, weißt du? Ach so, jetzt hast du dir da diesen Namen ergattert sozusagen. Ja, aber ich kann damit gut leben, ich brauche mich nicht vorzubereiten, im Gegensatz zu meiner Sendung, von daher immer wieder gern. Stimmt, hier wird einfach nur wild vor sich hin schwadroniert. Du hast Notizen, hast du mir gerade. Ja, ich habe im Vorgespräch verraten, dass ich Notizen habe. Ich kann jetzt mal hier direkt raushauen, was ich mir notiert habe. Also ich habe eine riesige Frage vorbereitet, die möchte ich aber noch ein bisschen zurückhalten. Dann habe ich noch folgende Notiz. Lesnar positiv getestet. Was macht die UFC mit Jon Jones? Und die zweite Notiz, rückt Ronda Rousey Comeback näher? So, das sind meine zwei Notizen. Also da kannst du nun wirklich nicht meckern, finde ich. Also, nee, das kontrovers, hätte ich jetzt auch aus dem Kopf machen dann können. Siehst du? Aber ich dachte, da kommt vielleicht noch was dazu. So war es ja in den letzten Tagen. Das ist gleich mal die wichtige Frage vorneweg. Wie hast du denn diesen unheimlichen Stress verkraftet der letzten Tage? Also es waren ja schon, sag ich mal, ein Ticken zu viele Events innerhalb kurzer Zeit. Ich glaube, es relativ gut verkraftet. Es war, dieses Wochenende war dann doch relativ vollgepackt. Und dann war ich irgendwann so voll Oberkante Unterlippe, dass ich mir wirklich nur ein, zwei Kämpfe angeguckt habe von der Fight Night am Mittwoch, also letzte Woche Mittwoch. Ja, ich hab's gut verdaut. Es kommt ja jeden Tag noch irgendwas danach. Ich glaube, am Montag nach der International Fight Week wurde ja der Verkauf dann offiziell bekannt gegeben. Und dann kam die ein oder andere Sache, was Brock Lesnar anging. Und ich habe viel gelacht, muss ich sagen. Ja, es wird einem nicht so richtig langweilig. Findest du das irgendwie so von außen betrachtet, ja, dilettantisch oder albern, was die UFC da so, sag ich mal, für Schlagzeilen kreiert? Weil so von einem anderen Profisport ist man das ja so nicht gewohnt. Ja gut, die UFC ist ja kein Profisport in dem Sinne. Nicht den Dana White hören. Ja, das Problem ist, ich habe das letzte Woche ja auch schon, oder vor 3 Wochen schon angeschnitten, ist halt, die UFC will halt immer total Mainstream sein und dann sind sie auf dem besten Weg und es wird immer professioneller und dann siehst du halt einfach irgendwie bei UFC 200 diese güldene Ringmatte und wir machen was ganz anderes von der Präsentation her und denkst dir, ist das jetzt alles? Und dann kommen halt ein Doping-Skandal nach dem nächsten und du denkst dir halt, okay, ihr seid auf einem guten Weg, aber Mainstream, es ist halt schwierig, weil der ganze Sport an sich, ob das jetzt wirklich Mainstream wird jemals, ich weiß es nicht. Wenn du siehst, dass Cyborg Santos sich den Schädel bricht bei Bellator, ja gut, ist jetzt vielleicht nicht so massenkompatibel, wie manche Leute denken. Und die UFC will einen sauberen Sport, aber das ist halt das, was du halt dann in Kauf nehmen musst, diese ganzen Doping-Geschichten. Und es kursieren hier immer welche Listen. Ich glaube, du hast ja auch bei Twitter gepostet, wie viele Leute positiv getestet sind, seitdem die UFC mit USADA zusammenarbeitet. Das ist schon eine lange Liste, aber wenn man halt Mainstream sein will, dann muss man da halt durch. Vielleicht ändert sich irgendwann oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Um jetzt mal bei diesem Thema nämlich zu bleiben mit Doping. Ich meine, es wurde wahrscheinlich alles darüber schon gesagt, geschrieben, ja, was auch immer. Nichtsdestotrotz, also so richtig zufrieden bin ich mit dem Umgang seitens der UFC eigentlich nicht. Also es ist ja so, Jon Jones, okay, wird positiv getestet, Dana White sagt danach auch, er ruft den Typen nicht an, er hat keinen Bock mehr auf ihn und so. Ja. Aber so wirklich so wirklich was passiert ist seitens der UFC bislang nicht. Also er wird, glaube ich, immer noch als Interimstitelträger geführt, John Jones. Das finde ich alles ein bisschen merkwürdig, auch mit Brock Lesnar, als das dann bekannt wurde. Ja. Man hält sich doch da schon sehr, sehr zurück, findest du nicht? Ja, aber ich meine, die UFC kann nur entweder gar nichts dazu sagen oder komplett übers Ziel hinausschießen, irgendwie habe ich den Eindruck. Es ist halt schwierig, weil ja, diese Leute repräsentieren natürlich alle die UFC. In John Jones repräsentiert die UFC, in Brock Lesnar repräsentiert die UFC, ein Dana White repräsentiert die UFC und deren Umgang, wir haben über Helwani gesprochen und so weiter, deren ganze Öffentlichkeitsarbeit ist ja sehr, sehr kontrovers. Ja, weil das, also das sie müssen sich distanzieren davon natürlich, aber dann gibt's auch wieder Leute wie Romero oder Tim Means, die dann sagen, ja, das ist ein tainted supplement oder verunreinigtes Nahrungsergänzungsmittel oder was auch immer. Ja, und dann wird dann halt hier hintenrum ein bisschen gemagelt und dann ist die Sperre halt von 2 Jahren auf ein halbes Jahr verkürzt und es interessiert keinen mehr. Und auch dieses Ganze, wenn diese Leute dann halt irgendwie zum Ring kommen, wird dann halt auch gar kein Wort mehr darüber erwähnt, wenn sie ihren nächsten Kampf haben. Und ja, der hat jetzt eine lange Auszeit gehabt, ja, okay, vielleicht war er verletzt oder vielleicht ist er halt durch einen Drogentest gefallen, das interessiert uns alles irgendwie nicht. Also was unter den Teppichkehren angeht, da sind sie irgendwie ganz groß und vorne mit dabei. Um nochmal bei Mainstream oder Profisport, angesehenen Profisport zu bleiben, solche sogenannten Tainted Supplements, die von sowas hört man eigentlich aber wirklich nur in der UFC. Also ich habe jetzt ja und von verunreinigten Zahnpastas habe ich schon mal was gehört. Ja, stimmt. Vor einiger der Baumann. Zeit. Aber sonst ist da, ja, das ist halt diese Universalausrede. Das ist halt schwierig, ne? Wie willst du es nachweisen? Ja, ich meine, da müsste man jetzt, wenn man mal bei dem Fall John Jones bleibt, also bei Brock Lesnar, wenn ich das richtig verstanden habe, ist seine Ausrede, dass er irgendwie ein Asthma-Spray zu sich nimmt und ja, dass er sich dadurch aus Versehen eingeatmet hat. Das ist so absurd. Ja, wenn ich habe ja auch, ich hab ja auch Asthma und ich habe ja auch Östrogenblocker in meinem Asthma-Spray. Ja, aber das ist so absurd, wie man mit so einer Aussage. Ja, das ist Anderson Silva-Geschichte mit irgendwelchen Mittelchen aus Thailand. Ja, da habe ich ja schon mal gesagt, das lasse ich mir bis zum gewissen Grad ja noch gefallen, weil er offensichtlich in diesen Potenzmitteln wirklich nachweislich irgendwie Steroide und Testosteronzeug drin ist. Dann müsstest du es ja besser wissen. Ja, aber wenn ich das weiß und ich verdiene mein Geld jetzt nicht damit, im Oktagon zu kämpfen, dann kann ich doch erwarten, dass ein mehrfacher Weltmeister das auch irgendwie oder sein Team das auch irgendwie weiß und dann vielleicht im Vorfeld darauf hinweist, pass auf, was du zu dir nimmst, selbst, weiß ich nicht, eine Viagra kann dir deinen Dopingtest verhauen. Also so blöde, wie sich da oft Kämpfer anstellen, muss ich ganz ehrlich sagen, selbst wenn es dann wirklich irgendwie durch Zufall so ist, dass man sich irgendwas eingefangen hat, sage ich jetzt mal, sollte man die trotzdem genauso bestrafen, wie wenn sie es vorsätzlich machen würden, weil ja, das kannst du so nicht mehr erklären. Das kann einer mal sagen, okay, hier, das ist irgendwie aus Versehen passiert. Ich wusste nicht, dass da Steroide drin sind oder weiß er, Kuckuck, was für ein Scheiß da drin alles sein soll. Aber beim dritten und beim vierten, dem würde ich sogar noch 2 Jahre zusätzlich aufbrummen wegen Blödheit. Weil, also so dumm kannst du ja nicht sein. Selbst wenn. Ich hab, also Unwissenheit schützt vor Strafe ja nicht. Ja. Und eine steile These von mir jetzt, vielleicht ist es auch einfach gelogen. Ja, naja, also das kann man jetzt schon wirklich nicht sagen. Also, ich fand noch interessant, ich habe mir heute Mittag den Videocast von Fares Sahabi angeschaut. Den bringe ich ja immer hervor, wenn du in der Leitung bist. Und der hat so angedeutet, dass er eigentlich schon glaubt, dass die UFC ja relativ im Bilde gewesen sein muss bezüglich Brock Lesnar und sich halt einfach gedacht hat, naja gut, Hauptsache wir verdienen ja mal unsere Kohle, der wird eh nicht nochmal antreten und was danach ist, interessiert uns erstmal nicht, Hauptsache er tritt bei UFC 200 an und wir nehmen die Kohle mit und fuck it. Das klingt für mich auch nicht ganz unplausibel. Nö, auf keinen Fall. Aber es wäre natürlich ein Skandal. Ja, ich meine, hast du dich gewundert, als Brock Lesnar durch den Dopingtest gerasselt ist? Nee, ja, okay. Ich glaube, es gab wirklich niemanden, der da wirklich überrascht Nein. war. Nein, deswegen. Und ich meine, kannst du dich noch an diese John-Jones-Geschichte erinnern, mit diesen E-Mails, die an alle möglichen Leute rausgegangen sind, alle möglichen Journalisten? Nee. Im Vorfeld zum, welcher Kampf war das? Cormier-Kampf? Wo er auch durch irgendwas durchgefallen? Oder war das diese Kokain-Geschichte? Ja, das war die Kokain-Geschichte, genau. Wo im Vorfeld halt schon klar war, dass er durch einen Test gefallen ist, also außerhalb der Der ist ja auf Kokain getestet worden, obwohl er normalerweise nicht auf Kokain hätte getestet werden sollen, dürfen, müssen, außerhalb des Events. Ne, weil die dürfen ja nur auf Leistungssteigerndes testen, glaube ich, außerhalb der Events. Mhm. Und da ist das ja im Vorfeld auch schon rausgekommen und sie haben ihn trotzdem kämpfen lassen. Also auch wieder unter den Tisch gekehrt. Deswegen, also das würde mich auf gar keinen Fall wundern. Ich meine, die sind sehenden Auges da reingelaufen und ja, jetzt haben sie es halt. Einen schlechten Event gehabt, wo sie jetzt, ja gut, du kannst ihnen schlecht vorwerfen, dass sie eine schlechte Karte auf die Beine gestellt haben. Das Risiko, dass sie jetzt nicht so gut wird, besteht immer. Aber sie stehen natürlich schlecht da und von Tag zu Tag, wo irgendwelche anderen Neuigkeiten rauskommen, stehen sie halt immer in einem schlechteren Licht da. Und das ist halt schade für die halt größte Veranstaltung ihrer Geschichte. Was mich so nervt, ist halt im Vorfeld zu UFC 200, jedenfalls in meinem Umfeld, hat man schon ein gewisses Interesse verspürt, auch von Leuten, die sonst mit der UFC nichts am Hut haben. Ja. Und wenn man sich darüber unterhalten hat, dann, also war es jedenfalls bei mir so, dass ich oft noch Vorurteile widerlegen musste. Und das ist natürlich auch so blöd. Jetzt ist man mit diesem größten Event der Geschichte der UFC groß in den Medien vertreten und im Nachhinein ist es eigentlich die schlechteste Art und Weise, sich zu präsentieren. Also, weil jeder, der sich das angeguckt hat, wird sich im Nachhinein halt fragen, ja, wozu gucke ich mir das an? Warum zahle ich $60 in den USA dafür oder $65, wenn unterm Strich alle Ergebnisse im Endeffekt nur Makulatur sind und letzten Endes vielleicht noch nicht mal mehr sind als so eine Wrestling-Veranstaltung, die von mir aus gescriptet ist, aber genauso viel Relevanz hat in ihren Ergebnissen. Mhm. Das ist für mich, aus meiner Sicht ist das fatal, was da gerade passiert. Es wird natürlich nicht so große Auswirkungen haben, wie ich das gerne hätte. Das wird in einem halben Jahr auch wieder vergessen sein, hundertprozentig. Aber ja, aber in einem halben Jahr ist auch der Rest des Events vergessen. Das ja. Einzige, was du in einem halben Jahr noch weißt, ist ja, Brock Lesnar hat gekämpft und ist durch einen Dopingtest gefallen. Das wissen aber wir. Ich meine, was du ja eigentlich seitens der UFC jetzt erreichen wollen würdest mit sowas wie UFC 200, ist neue Fans dazu zu gewinnen. Klar. Und es ist ja sowieso schon schwierig, das ist ja, mein Reden zu Wrestling-Zeiten war immer, wie blöd kann man eigentlich sein, dass man jede Woche eine 3-Stunden-Sendung macht und davon ausgeht, dass man da neue Fans irgendwie generieren kann, weil keiner nimmt sich für ein Produkt, das er nicht kennt, einfach mal 3 Stunden Zeit und guckt sich das an. Das ist einfach viel zu viel Zeit, um Leute an irgendwas heranzuführen. Ja, und klar. UFC 200 ist ja auch schon ein Event, auf das du dich dann wirklich einlassen musst. Das kannst du nicht einfach mal so nebenbei gucken. Es ist lang, es ist auch teilweise dann ein bisschen langwierig gewesen und auch nicht so schön zum Angucken. Und wenn du die ganze Zeit jetzt aufgeopfert hast und ein gewisses Interesse da ist, aber du danach dann mitbekommst, dass alles im Endeffekt nicht das Papier war, auf das es gedruckt wurde, die Ergebnisse jetzt, dann ja, glaube ich, dass die UFC sich mit solchen Aktionen sogar nachhaltig zumindest ein bisschen schaden kann. Ja, ja und du, wie gesagt, wenn du jetzt mit UFC 100 vergleichst, da hattest du Brock Lesnar im Main Event, der Frank Mir verprügelt hat. Du hattest GSP auf der Karte, du hattest Dan Henderson, der Michael Bisping brutal K.O. geschlagen hat und jetzt sogar sein Rematch bekommt. Ja. Du hattest mit Akiyama gegen Belcher noch einen schönen Kampf. Das sind Dinge, an die du dich halt erinnern kannst. Ja, und von ja. UFC 200, da wird nichts hängen bleiben. Also außer nicht. Negatives halt. Also Positives wird da nicht hängen bleiben. Findest du jetzt, wenn man es mal mit UFC 100 vergleicht, es war natürlich eine andere Zeit, weniger Events und alles ein bisschen übersichtlicher. Das Event an sich war viel bedeutender als heute, irgendwelche Events. Geht ihr das auch auf den Sack, dass es mittlerweile so viele Events sind? Ich glaube, jetzt bis im Oktober haben wir nur noch ein Wochenende, an dem kein Event stattfindet seitens der UFC. Ist dir das auch zu viel? Oder sagst du, nö, also man muss es ja nicht gucken? Ja, ich meine, du hast in der Vergangenheit auch im Pro Wrestling ja oft das Fatale gehabt, dass du halt Qualität durch Quantität ersetzen wolltest. Und das hat eigentlich noch nie gut funktioniert. Die UFC hat irgendwann vor ein paar Jahren mal angefangen, den Kalender völlig aufzublasen. Also früher hattest du in der Zeit, in der ich angefangen habe, MMA zu gucken, hattest du einen Pay-Per-View im Monat. Mhm. Und dann hattest du vielleicht noch 1 oder 2 Fight Nights. Dann hattest du mal eine Tough-Staffel, die damals auch noch relevant waren. Und das war's. Und jetzt hast du Event. Und du musst, die Cards sind natürlich nicht so gut bestückt dann, weil du, woher sollen die Leute auch kommen? Du kannst ja jetzt keinen MMA-Kämpfer 6-mal im Jahr, vielleicht Donald Cerrone, kämpfen lassen. Das bringt's halt nicht. Und wenn ich, das, was ich so höre, was 1 Million oder 1,2 Millionen maximal Buys angeht, das ist mit Sicherheit nicht das, was die UFC sich davon versprochen hat. Ja, Ich denke mal, mit McGregor und Diaz auf der Card wäre es auch noch ein bisschen besser geworden. Man kann sogar argumentieren, dass es so für die UFC mehr Sinn macht, weil sie zwei große Events innerhalb eines Monats auf die Beine stellen können, 202 und 200. Aber mich persönlich, ich bin so zwiegespalten, weil ich freue mich irgendwie auf jede Card, dann gucke ich mir die an und nach 6 Stunden, wenn man sich das dann durchgeguckt hat, denkt man so, ach Mensch, wenn sie die letzten 3 Cards zu einer zusammengeführt hätten, dann wäre es das perfekte Event gewesen. Und das denke ich mir halt häufig. Also ich komme nicht umher, mir die ganzen Sachen anzugucken, aber ja, ja, aber dieses extrem Spektakuläre bleibt auf der Strecke, weil jedes Event nur 2, 3 wirklich großartige Kämpfe hat und dann viel Müll auch dabei ist. Ja, und wenn du jetzt 2 unbekannte Kämpfer hast, die dann halt einen schlechten Kampf haben, dann hast du halt nichts gewonnen. Wenn wenigstens interessante Kämpfer einen uninteressanten Kampf haben, dann kannst du sagen, okay, mich hat wenigstens der Kampf an sich interessiert. Dass er jetzt nichts geworden ist, okay. Aber wenn du jetzt dann diese ganzen Cards, wo du überhaupt nicht weißt, wofür sind die überhaupt da, das ist halt schwierig. Und diese UFC Fight Night in Sioux Falls jetzt letzte Woche, die hat, glaube ich, das schlechteste Rating seit langem irgendwie gezogen. Ne? Von allen Fox Sports One Events ist das schlechteste in Sachen Ratings. Das ist dann halt die Quittung, ne? Ja, und ich bin mal gespannt, wie sich UFC on Fox jetzt schlagen wird. Da ist mir nämlich auch aufgefallen, du wirst dich mit Sicherheit erinnern, wie gut die ersten UFC on Fox Veranstaltungen bestückt waren. Ja. Und das lässt ja immer weiter nach. Und du hast ja mittlerweile wirklich jetzt bessere Fight Nights im Endeffekt da jetzt noch am Start. Kannst du dir das irgendwie erklären? Glaubst du, dass die UFC da irgendwie mit diesem Fox-Deal schon langsam abschließt? Oder was glaubst du, warum die On-Fox-Events nicht mehr so gut bestückt sind? Ich war ja böse bei Schlagkraft letztes Wochenende und habe gesagt, das ist vielleicht Absicht, dass die UFC solche schlechten Shows auf Fox liefert, weil sie mit diesem Deal, wie du schon gesagt hast, abgeschlossen haben. Und jetzt sie hatten diese Fight Pass Offensive, wo sie halt zum Beispiel Bisping gegen Anderson Silva auf einer Fight Pass Card hatten, reine Fight Pass Card in London. Das war natürlich ein bisschen zynisch von mir, aber ich muss sagen, wir haben uns letzte Woche auch Gedanken gemacht, ob irgendwelche Kämpfe ausgefallen sind. Also Rumble Johnson gegen Glover Teixeira sollte ja stattfinden, okay. Aber sonst hast du schon recht. Normalerweise kannst du immerhin sagen, ja, okay, du hast irgendwelche Flyweights im Opener gehabt oder irgendwelche Kämpfer, die halt irgendwie ein Feuerwerk versprechen oder irgendwas, was du halt dem breiten Publikum vorstellen kannst. Nate Diaz zum Beispiel auf Fox funktioniert immer. Aber da ist ja gar nichts. Also ich meine, du hast klar Holly Holm, da versprechen sie sicherlich viel von. Dann hast du mit Edson Barbosa gegen Gilbert Melendez noch einen Kampf, aber sonst gar nichts. Und es sind, es sind halt nicht die Namen vertreten, die das Mainstream-Publikum ansprechen würden. Also mein Holly Holm, okay, kann ich noch nachvollziehen. Das ist in gewisser Weise ein Mainstream-Star geworden durch den Sieg gegen Ronda Rousey. Aber ansonsten sind alle Kämpfer auf dieser Card für das durchschnittliche Publikum total unbekannte Kämpfer. Ja, und das ist merkwürdig. Ja, es ist total komisch. Vor allem, sie kommen einmal im Jahr, kommen sie nach Chicago, immer mit einer Fox-Show, glaube ich, im Sommer. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Es wird immer schlechter. Ja. Und ich war vor 2 Jahren in den USA im Sommer, da hatten sie, glaube ich, in Kalifornien eine Fox-Show und die Prelims laufen ja auch auf Fox und dann war halt die Diskussion, wir zeigen aber noch ein bisschen College-Baseball und das läuft gerade ein bisschen länger als geplant. Ja gut, da gibt's die Prelims halt nicht zu sehen. Oder auf Fox Sports 43, den kein Schwein kriegt. Mhm. Also das ist alles irgendwie sehr, sehr sehr, sehr merkwürdig. Und ich glaube, Fox hat sich auch mehr von dem Deal versprochen. Und du siehst ja auch an den Einschaltquoten, sie wussten dann eine Zeit lang nicht, was sie mit Mighty Mouse machen sollen. Dann haben sie ihn halt auf Fox gestellt. Das funktioniert natürlich auch nicht. Sie haben immer Fox-Events gemacht, wenn es starke Konkurrenz auf anderen Sendern gab. Da hatten sie es ging schon bei der ersten Show los eigentlich. Da hatten sie Cain Velasquez gegen JDS. Genau, das war der Main Event. Als einzigen Kampf geplant, ja, der wirklich auf Fox laufen sollte. Und stimmt, du hattest als letzten Prelim, hattest du Clay Guida gegen Ben Henderson, was natürlich ein guter Kampf war, weil was soll auch, damals waren die beiden ja noch auf einem ganz anderen Level, als sie heute vielleicht sind. Und haben da wirklich einen guten Kampf abgeliefert, wo du halt sagst, okay, warum zeigst du ihn nicht einfach im Fernsehen? Ja, obwohl du Zeit hast, ja. Dann hast du 1 Stunde lang für einen Heavyweight-Kampf, der nach einem Schlag zu Ende ist, und hast da 50 Minuten lang irgendwelche Expertenpanels da gehabt. Und du hattest noch das Lamas gegen Swanson-Ding, sehe ich gerade, als Lamas ja diesen Triangle-Choke da durchgezogen hat. Und sich im Endeffekt damit vielleicht sogar einen Titelkampf dann ja verdient hat, das hätte man auf jeden Fall dann noch auf die Card mitpacken können, also auf die übertragene Card bei Fox mitpacken können. Ja, damit kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Ja, gerade wenn du noch Sendezeit übrig hast. Also man kann schon sagen, dass von Beginn an die UFC eigentlich das Potenzial des Deals vielleicht gar nicht ausgeschöpft hat. Und man muss es vielleicht auch so sagen, weil eigentlich gehst du ja davon aus, dass die Zuschauerzahlen vielleicht jetzt nicht immer sukzessive ansteigen, aber dann im jährlichen Vergleich, dass du da schon einen Zuwachs der Zuschauerzahlen verspürst. Und das ist ja absolut nicht der Fall. Also ich habe jetzt die Zahlen zwar nicht vor mir, aber ich weiß, dass wenn diese Aufstellung kommt von Dave Meltzer, wie die Einschaltquoten waren, dann bist du weit davon entfernt, diese Einschaltquoten zu erzielen, die UFC on Fox 2, UFC on Fox 3 hatten selbst die Nate Diaz Geschichten, wo Dana White ja immer behauptet hat, dass Nate Diaz kein Needle Mover sei, waren nein. weit besser als das, was du jetzt heutzutage da so erzielst. Ja, aber selbst diese Kimbo Slice Geschichten bei Elite XC oder was weiß ich, die haben ja wahnsinnig eingeschlagen, oder als Strikeforce noch auf CBS war. Das ist alles wesentlich besser als das, was jetzt kommt irgendwie. Ja, es sieht nicht gut aus. Was sagst du zum Kampf Holly Holm gegen Valentina Shevchenko? Hast du dir da schon im Vorfeld eine Meinung gebildet? Was glaubst du? Ja. Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das wird ein absolutes Feuerwerk oder ein totaler Stinker. Siehst du, und ich hab mich schon entschieden. Das wird der langweiligste Kampf, den wir im Juli sehen. Ich bin mir sicher, dass der so unfassbar langweilig wird, dieser Kampf. Weil Valentina Shevchenko, korrigier mich, ob du es anders siehst, wird versuchen, Takedown zu landen. Auch wenn sie gutes Muay Thai hat und Pipapo. Aber man hat das gesehen, dass das ist ihre Stärke. Sie wird sich doch nicht mit Holly Holm versuchen, in einem Boxkampf oder einem Kickboxkampf auseinanderzusetzen. Also sie wird auf jeden Fall versuchen, ich weiß nicht, ob sie versuchen wird, Muay Thai, sie wird auf jeden Fall versuchen, in den Clinch zu kommen. Genau. Die Distanz zu schließen, das wird sie auf jeden Fall versuchen. Takedowns wäre logisch. Ob sie es macht, weiß ich nicht. Ja, und Holly Holm wird halt versuchen, auf Distanz zu kickboxen. Und das kann natürlich sein, dass sie gut trifft oder von Shevchenko im Clinch dominiert wird. Aber es kann auch sein, dass sie halt wegläuft. Ich überspitze das jetzt, und Valentina Shevchenko hinter ihr herrennt. Ja. Ja. Und davon gehe ich aus. Und dann gibt's ab und zu das Geklinche. Ich weiß nicht, wer der Referee werden wird, aber unter Umständen wird das dann getrennt, weil man kann ja nicht einfach nur im Bauch treten, das ist ja scheiße. Ich freue mich halt nicht auf diesen Kampf an sich. Ich freue mich irgendwie darauf, dass Holly Holm wieder zurückkommt, weil ich auch so unzufrieden bin mit der ganzen Entwicklung in der Bantamweight Division, jetzt seitdem die Niederlage von Ronda Rousey im November war es, glaube ich, passiert ist. Diese ganze Division wirkt auf einmal so nicht langweilig, sondern so, also wie wenn so ein aufgeschreckter Hühnerhaufen halt gegeneinander kämpft. Also mir fehlt ja die Struktur. Ich habe kein Problem damit, dass Titel wechseln oder so, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Shevchenko diesen Kampf gewinnt, dann kannst du halt beim nächsten Titelkampf auswählen zwischen Amanda Nunes gegen Shevchenko oder Amanda Nunes gegen Juliana Peña. Und beide Kämpfe sind für mich halt irgendwie überhaupt nicht titelkampfwürdig. Deswegen wünsche ich mir Holly. Ja, klar. Aber das ist halt das Problem, ne? Jede kann jede schlagen, aber du hast halt keinen dominanten Champion, wo du sagen kannst, da freust du dich halt irgendwie drauf, das ist irgendwie keine Herausforderung, weil jeder auf jede Art und Weise irgendwie eine andere schlagen kann. Das birgt natürlich auch Spannung, aber wenn du eine Division hast, die über Jahre von Ronda Rousey angeführt ist und du dann jetzt Holly Holm hattest, dann Misha Tate und dann Amanda Nunes, dann ist das irgendwie relativ komisch, ja. Da muss ich dir recht geben, aber es ist natürlich auch spannend, und Holly Holm ist halt diese, ich mag Holly Holm sehr, sehr gerne, auch vor ihrem Kampf gegen Ronda Rousey schon, hatte, als sie in die UFC gekommen ist, halt diese zwei relativ ereignisarmen Kämpfe. Aber das Problem ist halt, Holly Holm ist eine klassische Counter-Strikerin. Und wenn du dann halt Kämpferinnen hast, die halt das wissen und dem halt entsprechend halt auch nicht unbedingt agieren wollen, kriegst du halt relativ langweilige Kämpfe. Und wenn du jemanden hast wie Ronda Rousey, die einfach blind durch alles durchrennen will, was ihr auch bisher gut geklappt hat, dann ist das halt schlecht. Ne? Jetzt klingelt das Telefon, das ist auch hervorragend. Ach, das ist bei dir nämlich, meins klingelt genauso. Ich wollte schon sagen, sag mal, also bei uns im Podcast klingelt immer irgendein Telefon übrigens. Es ist hervorragend, das ist bestimmt meine Oma, die dann wieder jetzt 100 Jahre lang klingeln lässt. Aber das ziehen wir einfach durch, da kennen wir nichts. Das machen wir. Wir können auch einfach nur das Klingeln aufnehmen. Das ist schon ein kleiner Vorgeschmack auf Shevchenko gegen Holly Holm, so von der Spannung her. Ja, also wenn Valentina wirklich die ganze Zeit nur nach vorne rennt und Holly Holm sie ein, zwei Mal treffen kann, hart, also sie ist ja auch keine klassische K.O.-Schlägerin, Holly Holm, ja, dann könnte es spannend werden. Aber ich sehe jetzt nicht irgendwie, also außer Shevchenko kriegt sie permanent zu Boden und kann sie da halten, dann glaube ich halt nicht, dass sie da eine großartige Chance hat. Was mir halt in diesem Kampf irgendwie so fehlt, ist die Wichtigkeit des Kampfes. Also für mich ist das halt so ein Tune-Up-Fight für Holly Holm gefühlt, obwohl ich natürlich weiß, dass Valentina Shevchenko definitiv nicht zu unterschätzen ist. Das ist eine sehr, sehr kräftige, sehr, sehr starke Kämpferin, die du nicht einfach mal so wegjobbst, um jetzt hier nochmal Wrestling-Sprech mit reinzubringen. Das ist mir schon alles klar, aber es wirkt halt nicht so, dass jetzt hier beide Kämpferinnen an einem Scheideweg stehen und das ist die Zukunft der Bantamweight Division oder so. Nee, das wirkt alles so. Im Endeffekt warten alle darauf, dass Ronda endlich sagt, ich komme zurück. So, das ist das, auf was alle warten gefühlt. Und ich habe das auch gemerkt, im Laufe dieser Woche gab es dann so ein paar Interviews, wo man, wenn man sich angestrengt hat, so eine Tendenz raushören konnte bei Ronda Rousey, dass sie zurückkommen könnte. Ja. Und also, was ist deine Meinung? Meinst du, wir sehen die nochmal im Oktagon oder hat sie damit abgeschlossen? Ich glaube, also in letzter Zeit hört es sich auf jeden Fall vermehrt so an. Ich glaube nicht, dass sie noch viele, viele UFC-Kämpfe hat generell. Vom Vertrag her? Nee, dass sie es will halt. Ach so, okay. Weil sie sich halt auf diese Schauspielerei konzentriert. Und ich glaube jetzt gerade, dass sie diese Niederlage gegen Holly Holm rächen will. Ich glaube, die hat jetzt kein Interesse daran, gegen Misha Tate nochmal unbedingt anzutreten. Auch wenn sie die vielleicht persönlich nicht mag. Aber ja, gegen Amanda Nunes, meinetwegen, soll sie halt kämpfen. Aber das, ich weiß nicht, also Ronda Rousey wird wieder viele Pay-Per-Views ziehen. Ich würde das Rematch gegen Holly Holm eigentlich am liebsten sehen, weil ich glaube, dass sie gegen alle anderen eigentlich klar im Vorteil ist, Ronda Rousey. Und mich würde mal interessieren, wie der Gameplan dann halt aussieht im potenziell zweiten Holly Holm-Kampf. Weil ich glaube, dass sie, Misha Tate wird sie nach allen Regeln der Kunst dominieren, bei Amanda Nunes, glaube ich, wird sie relativ schnell zu Boden nehmen, wenn sie so wild ist, oder halt versucht man ihr zu strike und dann K.O. gehen, das sehe ich aber eigentlich auch nicht so. Und gegen alles andere eigentlich hat sie entweder besiegt oder würde ich auch keine großen Chancen ausrechnen. Deswegen würde mich halt der Holly Holm-Kampf interessieren. Und ob sie halt irgendwas geplant haben mit Ronda Rousey auf Fox, falls Holly Holm gewinnt. Also, ja, ich wäre auch, wenn ich mir einen Kampf aussuchen könnte, dem Holly Holm-Kampf nicht abgeneigt, aber ich würde auch mal gerne wissen, ob Ronda Rousey sich mental davon frei machen kann, auch wenn sie jetzt zum Beispiel gegen Misha Tate kämpfen würde, dass sie nach so einer langen Zeit wieder in der Öffentlichkeit steht, weil das hat man im Buch sehr gut bei ihr rauslesen können, dass sie alles immer extrem sich zu Herzen nimmt und sich auch schnell davon beeinflussen lässt, wie so die Meinung der Öffentlichkeit über sie aussieht. Und ich könnte mir vorstellen, dass die da so unter Druck in ihren nächsten Kampf geht, egal gegen wen, dass allein das schon schwer wird für sie, weißt du, einfach mental wieder diesen Killerinstinkt auszuprägen. Also ich glaube, gegen wen sie ihren ersten Kampf bestreitet, ist erstmal nebensächlich, nicht für die Einschaltquoten, aber für sie ist, glaube ich, das Schlimmste erstmal der Druck, wieder reinzukommen und wieder dieses selbe Selbstvertrauen zu gewinnen, dass sie vor ihrer Niederlage hatte. Das würde ich schon interessant finden. Aber klar, für mich ist der Holly Holm-Kampf der einzige, der nochmal richtig Sinn machen würde für sie, um eben die Niederlage auszumerzen und zu zeigen, ich bin eure Nummer eins. Andererseits willst du sie halt auch mit einem Gürtel sehen dann, wenn sie so erfolgreich wäre. Es ist natürlich die Frage, wenn jetzt Holly Holm gewinnt, denke ich mal, sehen wir den Kampf gegen Amanda Nunes, oder? Ja. Ja, denke ich auch. Also ja. Ich glaube nicht, dass also ich weil da Micha, schon das wäre ein frischer Kampf nochmal und ich glaube nicht, dass Misha Tate jetzt irgendwas gezeigt hätte, was jetzt ein Rematch direkt rechtfertigen würde. Nee, das auf keinen Fall. Also es gibt für mich dann nur noch Juliana Peña, die irgendwie klar, da Ansprüche stellen könnte. Aber die könntest du ja gegen Misha dann stellen. Ja, und vor allen Dingen finde ich nach dieser langen Ausfallzeit, die sie hatte, und man muss jetzt auch mal sagen, Juliana Peña, die hat zwar ihre Kämpfe gewonnen, aber das war jetzt nicht immer irgendwie High-Level-Striking oder Grappling oder sonst irgendwas. Das war halt immer so ein Durchbeißen und hat mich jetzt nicht unbedingt heiß darauf gemacht, sie um den Titel kämpfen zu sehen. Ja, sie hatte jetzt diesen starken Sieg gegen Kat Zingano. Ja. Aber vorher, ja, auch nichts besonders, was irgendwie Namen hätte. Nee, Jessica Ai war dieses, auch diese, ja, sie kämpft sich halt da so durch, sage ich jetzt mal. Also sie ist halt unheimlich zäh. Das merkst du halt. Aber es ist halt qualitativ, es ist so eine Art Misha Tate Light, die ja auch mehr oder weniger nicht durch Skill kommt, sondern über ihre Robustheit und ihren Kämpfergeist. Und so ein bisschen ist Joanna Peña ja auch drauf. Deswegen wäre der Kampf vielleicht gar nicht schlecht, wa? Peña gegen Tate? Komm mal, also wenn Juliana Peña den gewinnt, dann kannst du für mich einen Titelkampf durchaus rechtfertigen. Da hätte ich dann keine Probleme mit. Aber gerade jetzt gegen Kat Zingano, wo du ja auch nicht weißt, wo die steht unbedingt, nach den ganzen Verletzungen, könnte man das durchaus machen, auch wenn sie halt ungern Sieger gegen Verlierer stellen, aber dann mach's halt. Ja. Und nicht, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Misha Tate gewinnt. Und dann machst du das Rematch gegen. Dann machst du halt. Also du kannst halt jede gegen jede stellen. Das ist halt alles machbar. Und ja, ich bin mal gespannt, was jetzt mit Holly Holm wird. Wenn die UFC clever ist, machen sie irgendwas mit Ronda Rousey auf Fox. Ja, schauen wir einfach mal. Das wäre natürlich ja eine Ansage. Absolut, gleich für New York so ein Hype erzeugen. Das könnte man natürlich versuchen, das stimmt. Also das, wenn Valentina Shevchenko gewinnt, das wäre natürlich dann suboptimal. Dann kommt am Ende nur ein total langweiligen Kampf, 5 Runden Cage Pressing. Und gibt ein Interview und alle sitzen so da, hä, was sagst du? Ich finde das ja schön. Die UFC hat ja irgendwie nur 2 Stunden Zeit immer und dann, wenn dann diese 2 Stunden voll sind, gehen die ja normalerweise drüber dann mit der Zeit. Aber ich glaube, da machen sie nach 2 Stunden irgendwie einfach Schluss in der zweiten Runde oder so. Wenn halt sie abzeichnen, dass Valentina Shevchenko gewinnt, dann ist halt. Ja, da würde ich auch ausblenden. Würde ich einfach ausblenden und dann hier das Erschießungskommando nochmal einblenden von Peru oder wo das war, wo ihr Trainer angeschossen wurde. Genau. Ja, das war unterhaltsamer. Ja, also insgesamt kommt das eigentlich jetzt, es kommt auf Run Fighting, ne? Es steht zwar exklusiv dabei. Was? Nein. Das darf nicht exklusiv auf Run Fighting kommen, dann kann man es ja gar nicht gucken. Das steht dabei, auf jeden Fall. Bei Run Fighting. Also ich glaube, dass es halt auch parallel auf dem Fight Pass kommt. Ja, ich will es hoffen. Das ganze Modell ist ja irgendwie sehr. Ja, da steige ich überhaupt nicht mehr durch. Am Anfang hieß es, die Eurocards und UFC und Fox und natürlich die Pay-Per-Views sind Bezahl-Content auf Run Fighting und gibt's nur auf Run Fighting. Und bislang musste ich aber nur für Pay-Per-Views bezahlen, weil alles andere auch ganz normal auf dem Fight Pass kam. Ja, und es gibt ja jetzt den Black Pass bei Run Fighting. Ja, ich hab das mal mitbekommen. Was beinhaltet der? Also ich weiß jetzt nur von Ultimate Ahnung. Fighter. Das kriege ich ab und zu mal mit. Also ich weiß, dass McDonald gegen Lineker in diesem Black Pass drin war, aber auch im Fight Pass lief. Das ist also es ist sehr, sehr intransparent, aber ist natürlich ein hervorragender TV-Deal für Deutschland, das muss man halt sagen. Ja, da bin ich sowieso gespannt. Seit Monaten wartet man ja auf das große Announcement seitens der UFC European Abspaltung oder so, wie man die nennen soll, die uns seit gefühlten Monaten, Jahren oder weiß ich wie lange versprechen. Jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir endlich einen TV-Deal in Deutschland und den werden wir in den nächsten, meistens sind es irgendwie 3 Wochen oder so, bekannt geben. Ja. Und es passiert nichts. Ich finde es halt lustig, wir sind in so einem Presseverteiler drin. Ich weiß nicht, ob du da die Mails auch immer kriegst. Ich war da mal drin. Ich wurde aber gelöscht, nachdem ich kann das immer mal wieder sagen, ich habe es dir, glaube ich, noch nicht erzählt. Ich war da genauso mit drin, habe dann auch immer, du meinst das, wo man dann auch immer die Interviewangebote bekommt und so. Ja, genau. Genau. Und dann habe ich mich mal sehr lange und ausgiebig über diese Umstände da geäußert und ab dieser Sendung habe ich nie wieder Post bekommen von denen. Aber es kann ein Zufall sein. Es kann aber auch wirklich ein Zufall sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner von denen. Ich glaube es auch nicht. Ich kann es mir echt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja. Aber ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Deswegen kriege ich die nicht mehr. Auf jeden Fall haben sie diese Woche für Ungarn einen TV-Deal bekannt gegeben. Schön. Und du denkst dir halt, okay, cool. Also es ist das Land. Ich meine, du hast natürlich in Deutschland die Probleme mit dem Jugendschutz bei den Pay-Per-Views. Also wenn die halt bis 6 Uhr, glaube ich. Mhm. Ab 6 Uhr ist dann wieder Jugendschutz. Und aber ich meine, die Fox-Card geht um 2 Uhr los. Geht bis 4, lass es 4:30 sein. Da dürfte es jetzt eigentlich keine Probleme mit Jugendschutz geben. Aber was wäre für dich der ideale Sendeplatz für die UFC? Für mich wäre es halt immer noch Sky. Ich habe eigentlich keinen idealen Sendeplatz für die UFC. Sky, klar, das wäre auf jeden Fall, kannst du es da live zeigen. Aber also für mich braucht die UFC keinen TV-Deal in Deutschland. Nee, für mich absolut nicht. Ich brauche meinen Fight Pass. Mir geht das schon immer auf den Sack, wenn ich Run Fighting benutzen muss, um Pay-Per-Views zu gucken. Da ist schon direkt immer so die Vorfreude auf jeden Pay-Per-View dahin. Und auch beim letzten, beim 200er, habe ich ja eine Countdown-Show gemacht. Übrigens, diesen Samstag gibt es die auch wieder, die große Countdown-Show zu UFC on Fox 20 ab 20.30 Uhr auf YouTube. Wer da reingucken möchte, ich versuche wenigstens die Countdown-Show unterhaltsam zu gestalten. Sei es drum. Aber bei UFC 200 habe ich mir wirklich nicht getraut, mich da hinzusetzen bis morgens um 4 und dann... Das live zu gucken, ja. Nee, das mache ich nicht, weil du kotzt so ab, wenn das wieder nicht klappt. Und es gab ja wohl wieder Probleme. Ich habe ja auf Facebook einiges Negatives gelesen. Ich kotze ja schon, wenn ich die Wiederholung nicht sehen kann. Ja, das liegt aber immer an uns. Habe ich selber schon gehört. Also, da habe ich nämlich den englischen Originalton da bestellt und dann ging es aber nur auf Deutsch. So. Ja, dann habe ich die angeschrieben. Ja, na, der geschrieben. Ja, sie müssen da in der App nach rechts wischen. Und ich habe es dann nicht so geschrieben, weil eigentlich hätte ich schreiben, hey, du Vollpfosten, hier ist meine E-Mail, hier steht, da steht ja sogar noch dran, englischer Originalton, wenn du es buchst. Ja. Dann sind sie sicher, dann fangen sie dann erstmal an rumzudiskutieren, ob ich mir sicher bin, dass ich irgendwas da richtig gemacht habe. Ich finde das geil, hätte. Wenn du halt mit einem ganz klaren Anliegen kommst und die haben dann noch Rückfragen. Ja. So, nein, wenn das und das so wäre, hätte ich diese Mail nicht geschrieben. Und vor allem, wenn es noch nie ein Event gab, das problemlos gestreamt wurde. Ich meine, ich würde es verstehen, wenn ich der Einzige bin auf der Welt, der sich darüber beschwert bei Run Fighting. Aber ich vermute, dass es nur insgesamt zwei Kunden gibt, die bislang keine Probleme hatten. Und das sind die zwei, die das kommentieren. So, und sonst hatten bislang alle ständig irgendwelche Probleme mit Run Fighting. Das ist ein Witz. Die kommentieren das ja aufgrund des Originalbildes. Die haben ja wahrscheinlich nicht Run Fighting dann gerade laufen. Sie haben es gut. Ja, du müsstest Kommentator werden. Das ist im Endeffekt ist das die Lösung, aber man möchte es dann doch nicht machen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dieses Ereignis dann auf Deutsch irgendwie noch einzudeutschen und zu kommentieren. Das ist nicht so, gefällt mir nicht so. Aber meinst du, die UFC kriegt davon irgendwas mit, dass das in Deutschland hier überhaupt nicht funktioniert? Ja, der Verbindungsmann ist ja Oliver Kopp. Mhm. Ja, das sagt eigentlich schon alles. Das kann man einfach so stehen lassen. Ja. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Aber der neue Fight Pass ist echt gut geworden. Ich meine, früher hatte man immer mit dieser Timeline Probleme und so weiter. Jetzt kannst du auch im Vollbildmodus diese einzelnen Runden anklicken mit irgendwelchen Zeitcodes. Du kannst direkt zu den Kämpfen gehen. Die Kämpfe sind aufgelistet. Die Qualität ist super. Also der Fight Pass ist richtig gut geworden. Suchfunktion funktioniert. Diese ganze Struktur ist jetzt besser geworden. Also Fight Pass 2.0 ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, finde ich auch. Nur auf dem Apple TV ist es noch ausbaufähig. Ich weiß nicht, hast du... Ich guck's entweder über die App, also Smart TV App, oder am Rechner halt. Ja, weil ich habe noch den alten Apple TV. Ich weiß nicht, ob die neuen auch ein Update bekommen haben, dass es da jetzt ähnlich aussieht. Auf dem alten macht's immer noch leichte Probleme, aber ist alles im Rahmen, alles super soweit. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, die neue App, die neu gestaltete App, die ist einfach wirklich spitze. Das macht wirklich Spaß, sich dann einfach hinzusetzen und da so ein bisschen rumzusurfen und man kommt dann auch viel leichter so von einem Kampf zum anderen oder von der interessanten Geschichte zur nächsten. Das haben sie echt gut gemacht. Und wie gesagt, das Hauptproblem früher war immer die Suchfunktion für mich. Auch das haben sie deutlich verbessert. Also eigentlich haben wir ja die perfekte Plattform. Und ich verstehe auch nicht, dass man das nicht einfach so gestalten kann, dass die Leute, die es möchten, dass die weiterhin auf UFC Fight Pass Pay-Per-Views buchen und die es halt nicht möchten, die können es über Run Fighting machen. Also, ich glaube, selbst Run Fighting würde sich damit einen Gefallen tun. Wahrscheinlich, ja. Dann hätten sie ihren Server auf jeden Fall entlastet. Das scheint eines der Probleme. Wie guckst du Run Fighting Events? Auch über die App oder was? Ja, ich guck's mir, also wenn es klappt, gucke ich es auf dem iPad. Und dann ist es so, wenn es da mal läuft, dann lasse ich es immer so 5 Minuten laufen, um sicher zu gehen, dass es auch durchläuft. Dann streame ich es rüber auf dem Apple TV. Ja, also dann traue ich mich praktisch ran. Dann stürzt es immer ab. Also es ist immer so, damit es geht nicht anders. Und dann starte ich es nochmal neu. Dann muss ich mich nochmal komplett neu einloggen, weil klar, so ein Absturz sorgt dafür, dass man komplett auch ausgeloggt ist. Dann logge ich mich neu ein, spule dann wieder dahin, wo ich hin möchte. Und dann klappt's meistens durchgehend. Also das ist, was mich immer stört, das ist eine Kleinigkeit und eigentlich auch nicht wichtig. Verstehst du, warum die Events nicht ordentlich schneiden? Also warum das einfach anfängt mitten in der Begrüßung und auch dann, sag ich mal, schon noch so 3 Minuten vor dem eigentlichen Ende des Pay-Per-Views dann beendet ist? Das, ich hab nicht die geringste Ahnung. Das ist doch auch was, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das kann doch nicht so schwer sein, das ordentlich zusammenzuschneiden. Am Anfang geht das los mit dem Sufa-Logo und es endet mit dem Sufa-Logo. Das ist doch das kann jetzt, nicht so. Das ist aber ein bisschen viel verlangt. Das ist unfassbar. Aber also ich habe einen LG-Fernseher. Und es gibt keine Smart-TV-App für LG. Wie? Von RAN Fighting. Ja, die gibt's bei mir aber auf dem Samsung auch nicht. Ich dachte, Samsung hätten sie. Ach, haben sie das? Das würde ich mir aber niemals trauen. Also das würde ich mir... Also Samsung und RAN Fighting zusammen, das ist ja... Das ist wie Stalin und Hitler. Oh, das ist jetzt natürlich schwierig, so ein Hitler-Vergleich wieder. Aber ich fühle mich wirklich unterjocht von diesem Run-Fighting-Scheiß. Also das ist für mich das Schlimmste, was man, oder sagen wir mal so, das Schlimmste war Maxdome und Run-Fighting ist das Zweitschlimmste, was man sich hätte einfallen lassen können seitens der UFC, wie man in Deutschland Fuß fassen möchte. Ich frage mich natürlich, wie sieht's eigentlich aus für UFC Hamburg? Das Event ist ja, wurde uns versprochen, als ganz sicher im deutschen Fernsehen. Das wird auf jeden Fall da kommen. Wer hat dir das denn versprochen? Wie heißt der nochmal hier von Europa? Der neue Vogel da, der Junge? Der Nachfolger von Gary Cook und ja. David Allen? Elliot? Heißt er nicht irgendwas mit... Nee, Elliot hieß er nicht, wa? Ich habe keine Ahnung. Aber du weißt, wen ich meine, da ja, diesen jungen Hüpfer. Der hat doch erzählt, dass es jetzt wirklich dann so ist, dass... wann hat er das gesagt? Gary Cook hat auch in Berlin gesagt, in den nächsten 30 Tagen haben wir einen Deal und es hat ein Jahr gedauert. Stimmt. Also, das ist ja überhaupt kein Problem. Also, da ist die UFC flexibel. Na, das ist aber alles scheiße. Das geht mir alles. Ich bin eh in Amerika während des Hamburg-Events, deswegen. Ach, du gehst nicht zu UFC Hamburg? Nein, leider nicht. Ich werde es mir auf dem Fight Pass in Amerika angucken. Also es gab für mich bislang noch keinen Grund, eine Karte zu kaufen. Geht ja eh nicht mehr, ist ja ausverkauft. Aber jetzt, nachdem ich gesehen habe, dass Michelle Waterson nach Deutschland kommt, habe ich mir gedacht. Gegen Aisling Daly, ne? Ja, genau. Guter Kampf. Ja, das finde ich auch. Also Aisling Daly wird sich, denke ich, wie immer einen Arsch aufreißen und Michelle Waterson ist ja auch, also sag ich mal, nicht kein Kind von Traurigkeit. Das könnte schon ein schönes Slugfest unter Frauen werden, könnte ich mir schon vorstellen. Ich kann ja mal gucken, was die Karte so hergibt. Ja. Ah, jetzt ist auch Emil Meek ausgefallen, ne? Ja. Medikamenten. Komisch, dass das ausgerechnet jetzt in diese Zeit fällt. Also das ist recht merkwürdig, ja. Ja, ich habe mir auch so gedacht, ob die UFC da mal gesagt hat, Junge, vielleicht doch besser, wenn es lässt. Oder ob, weil das muss ihm ja vorher klar gewesen sein, als er den Deal unterschrieben hat, dass er nicht ganz astrein ist, so sage ich jetzt mal. Ja. Es ist halt schade für Yessi Najari, ne? Weil da hätte jemanden gehabt, der hat sich in Anführungsstrichen Namen aufgebaut damit, dass er halt Palhares ausgenockt hat. Und ja. Kennst du den, wie heißt der nochmal, der Deutsche da? Yessi Najari. Kennst du den irgendwie von seiner vorherigen Karriere? Weil ich kenne ihn nicht. Ich habe mal ein paar Kämpfe von ihm so ein bisschen vor ein paar Jahren mal geguckt, aber er hat auf jeden Fall Potenzial. Also okay. Er hat, glaube ich, auch gegen UFC-Veteranen gekämpft und so weiter. Also er ist auf jeden Fall verspricht, gibt schlechtere. Okay, jetzt gucke ich auch gerade die Karte durch. Also sind ja schon ein paar interessante Namen dabei. Ich meine, ja, also du hast Arlovski gegen Barnett, das ist ein absoluter Veteran-Heavyweight-Kampf, das ist super. Gustafsson ist dabei, um Jan Blachowicz auszunocken, also pff. Das wusste ich auch gut, du hast ein paar Deutsche dabei. Also die Card an sich für eine deutsche Card ist schon okay. Das Problem ist halt, wenn du die europäischen Events mitnimmst, dann kennst du viele Kämpfer schon, die du halt dieses Jahr halt schon mal gesehen hast. Ne? Mir drängt sich eine Frage auf, wenn ich die Card jetzt so vor mir lese, Co-Main-Event und dann der dritte Kampf. Wieso machen die nicht Gustafsson gegen Bader? Das würde doch viel mehr Sinn machen und Blachowicz gegen Latifi. Ich glaube, sie wollen einen Aufbaukampf haben. Für Gustafsson. Für Gustafsson, ja. Dass er endlich mal wieder einen Kampf gewinnt, nachdem er die letzten... Ja, das ist halt hart, ne? Also... aber glaub, so vom Ranking her würde Gustafsson gegen Bader und auch vom Klang deutlich mehr hermachen. Ja, aber also, ich glaube, Latifi gegen Gustafsson hat... Latifi gegen Blachowicz gab's ja schon. Gab's den schon? Okay, das habe ich dann irgendwie ausgeblendet. Ja, das ist halt irgendwie Light Heavyweight und Middleweight, da kannst du halt diese unteren, also diesen durchschnittlichen Kämpfer, den kannst du halt irgendwie immer wild durcheinander würfeln. Ja. Ich guck grad dann denkst mal. Du dir halt, okay, den Kampf habe ich schon mal gesehen oder vielleicht auch nicht. Und ja. Stimmt, in Schweden. Stimmt, in Schweden war das Blachowicz gegen Latifi. Ja, gut, also auch die Hamburg-Card, ich meine, wie du schon sagst, es ist jetzt mit Sicherheit nicht eine Katastrophen-Card und man muss nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, Gottes Willen, wen schickt ihr uns da? Da konnte es oder hat es uns schon deutlich härter erwischt, sage ich jetzt mal. Ich denke, auch der Peter Sobotta-Kampf gegen Niklas Darby, das könnte auch ein geiler Kampf werden. Ja, also, wenn der stattfindet, ja. Ach, gibt's da Gerüchte? Nö, Peter Sobotta verletzt sich hin und wieder mal. Ja, das stimmt. Ich dachte, da gibt schon wieder irgendwas, was ich... Was Nein. ich irgendwie nicht auf aber hatte. Du musst ja bedenken, du bezahlst dann, ich sag mal, 80, 90 Euro durchschnittlich für eine Karte, dann musst du nach Hamburg reisen, dann musst du Unterkunft, Verpflegung, das kostet ja alles so ein Wochenende. Und ob du dir das dann für diese Karte anguckst, wenn du es dir nicht auch halt beim Fight Pass halt oder auf Run Fighting oder was weiß ich angucken kannst, wenn es funktioniert, was ich einfach mal unterstelle, dann überlegst du halt schon, ob ja, du es machst oder nicht. Ne? Also wenn es jetzt einen besseren Main-Event gegeben hätte, sag ich mal. Ich finde jetzt Orlovski gegen Barnett, das ist gar kein schlechter Kampf, möchte ich nicht sagen, aber das reißt mich nicht vom Hocker. Es ist okay, aber dafür zahle ich eben nicht die von dir angesprochenen 90 oder 100 Euro. Das wäre was anderes, wenn das so wie in Berlin gewesen wäre. Ich denke mal, ihr kriegt ja immer noch eure Akkreditierungen bei Starkraft. Dann geht das. Ja. Ja, dann geht das. Da kannst du da mal hinfahren. Es macht dann auch Spaß, sich mit den Kumpels da zu treffen, mit denen man sonst podcastet und so. Das ist alles, das ist ja mehr als nur das Event an sich. Ja. So. Aber wenn du halt wirklich nur wegen der Card anreist, dann ist da wenig, was mich wirklich, ja, begeistert jetzt so an Kampfansetzungen. Ja, möglicherweise sehen wir hervorragende Kämpfe, aber nichts davon, was ich jetzt hier lese, macht mich wirklich an. Also da noch am ehesten Michael Watterson gegen Aisling Daly, überraschenderweise. Ja, auf jeden Fall. Ja, Sobotta gegen Darby, ja, freue ich mich auch noch drauf. Da weiß man aber auch nicht immer, Peter Sobotta, der hat auch mal zwei Gesichter im Oktagon. Also der kann sehr, sehr gut kämpfen. Es kann aber auch sowas sein wie gegen Kyle Noak. Wobei man ihm da wahrscheinlich keinen Vorwurf machen kann, wenn du so einen Kick da in die Rippen kriegst. Ja gut, aber seitdem hat Kyle Noak auch keine Bäume mehr ausgerissen. Ne? Also es ist halt... Ja. Sehr zwiegespalten. Ja, also das Ding wird auch noch zu besprechen sein, UFC Hamburg, aber auch erst dann, wenn es soweit ist. Wir haben noch Zeit. Ja. Wie gesagt, die UFC on Fox 20 Card werde ich unterhaltsam präsentieren am Samstag auf 20.30 Uhr auf YouTube. Ich gehe jeden Kampf durch, die kompletten Records. Warum ist zu hart? Nein, natürlich nicht. Ich suche mir die Kämpfe. Luis Enrique gegen Dimitri Smolaikov. Ja, nee. Nein, aber es gibt... Heavyweight, hallo? Das verspricht einiges an Action. Immer wenn ich mir... Früher war das ja wirklich so. Wenn irgendwelche zwei wirklich unbekannte Heavyweights auf einer Karte standen, wusstest du, okay, da fliegen die Fäuste und irgendwann fällt einer um. Aber in den letzten Monaten oder Jahren ist das immer mehr zu so einer Gegeneinander-Lehnen-Sache geworden. Da sind einfach nur zwei große, dicke Männer, die sich gegeneinander lehnen, halt über drei Runden. Ja, das ist nicht mehr so schön. Aber es gibt zum Beispiel einen interessanten Kampf aus meiner Sicht, das ist der Elkins gegen Gottofredo Pepe-Kampf. Auf den freue ich mich. Ja, das kann aber, also Darren Elkins ist ja dafür bekannt, dass wir bei Schlagkraft fordern eigentlich immer, wenn wir irgendwelche jungen, unbekannten Talente testen oder direkt begraben wollen, sie gegen Darren Elkins zu stellen. Ich weiß nicht, kennst du Fightnomics auf Twitter? Reed Kuhn? Ja. Den habe ich diese Woche mal angeschrieben, weil wir bei Schlagkraft auch über den Kampf gesprochen haben und ich gucke mir den so an. Ich denke so, Darren Elkins, 14 UFC-Kämpfe, noch nie groß geworden. Da habe ich Reed Kuhn mal angeschrieben und sagte so, hör mal, ist Darren Elkins der UFC-Kämpfer mit den meisten Kämpfen, der noch nie einen Bonus gewonnen hat? Dann hat er einen Bonus gewonnen. Der in seinem riesigen Archiv nachgeguckt, oder was weiß ich, was der gemacht hat. Darren Elkins und Manny Gamburian sind jeweils mit 14 UFC-Kämpfen die Kämpfer, die die meisten UFC-Kämpfe ohne Bonus bisher haben. Manny Gamburian auch, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Das aber ist ja er und Manny Gamburian, ich gucke das aber auch nochmal nach, weil ich das auch mal nachgucken wollte, sind die Kämpfer wirklich, die meisten UFC-Kämpfe hatten, ohne einen Bonus. Der trifft ja Licht auf Schatten sozusagen, weil Gottofredo Pepe kann ja nur durch spektakuläre Finishes gewinnen. Also das krasseste Ding war ja damals wirklich gegen Noah Tahat, dieses Flying Knee. Kannst du dich wahrscheinlich noch dran erinnern, oder? Ja. Das war klar, ja, auf jeden Fall, ja krass und seine beiden anderen Siege gegen Andre Philly und gegen Deshaun Johnson kann ich mich nicht mehr dran erinnern, muss ich ehrlich sagen. Aber gegen Andre Philly, das war auch ziemlich krass. Also Flying Triangle Choke. Ja, also ja, genau, der ist immer spektakulär. Gut, Gudufredo Pepe war jetzt längere Zeit nicht mehr da. Mhm. Also mein Schlagkraft-Kompan Jonas hypt den immer unfassbar. Und wenn der jemanden unfassbar hypt, dann kann es eigentlich nur in die Hose gehen. Und Darren Elkins ist halt dafür bekannt, dass er eine Sache kann, auf Leuten rumliegen. Und das macht er halt so gut, dass er es geschafft hat, ist ja wie gesagt in 14 UFC-Kämpfen keinen Bonus zu holen. Manny Gambieri nur in der WEC einen Bonus bekommen. Habe ich gerade mal nachgeguckt, in der UFC nicht. Und ja, der ist halt bekannt für seinen Ring und wenn er es durchbringt, gewinnt er halt. Und wenn nicht, dann verliert er halt. Also ja, ist ein schöner Prüfstein für Pepe, auf jeden Fall. Ja, wenn er das gewinnt, dann ist er auf jeden Fall Top 10, also locker. Und optisch haben wir ja auch einiges zu bieten mit Kellen Curran gegen Felice Herrick. Also diese kleine Hawaiianerin, da muss ich schon mal ganz ehrlich sagen, ja, also so kann man eine Maincard starten, finde ich. Das sind ja halt dann die Dinge, auf die ich mich freue, wenn ich so eine Card vor mir sehe. Wenn die Kämpfe schon nichts sind, meinst du? Ja, naja, Melendez gegen Barbosa ist mit Sicherheit auch interessant. Also Gilbert Melendez ist und bleibt für mich der amtierende Lightweight-Champion, weil er einfach Benson Henderson besiegt hat und seitdem seinen Titel noch nicht verteidigt hat. Das hat er. Also das aber kann, es kommt doch, der lineare Titel ist doch dann bei eigentlich bei Anthony Pettis. Moment, der Pettis hat dann verloren gegen RDA. Ja, RDA, ja, dann ist er wieder bei Eddie Alvarez, gegen den auch Gilbert Melendez verloren hat. Bitte, dann passt ja alles. Passt doch alles. ja, aber ich habe Melendez war das, was halt auch Eddie Alvarez irgendwie war, Underground King oder König der Indies oder wie auch immer. Und ja, ist dann in die UFC gekommen und dann ja. Ach, für Melendez tut's mir irgendwie wirklich leid, weil aus meiner Sicht hat er wirklich also man kann Argumente dafür finden, dass er gegen Pettis die erste Runde dominiert hat, danach hat er einen Fehler gemacht in der zweiten Runde. Gegen Alvarez hat er sich ein bisschen doof angestellt, weil eigentlich war das ein Sieg, den er relativ, also so nach der ersten Runde sicher hätte einfahren können, so gefühlt. Ja, er hat ihn halt ziemlich zugesetzt, das war ja die Geschichte, als Alvarez da sich einen Kopf aufgepumpt hat in der Pause von der ersten zur zweiten Runde. So ungefähr. Gegen Benson Henderson kann man argumentieren, dass Melendez den Kampf gewonnen hat, aber so hat er halt einen Rekord in der UFC von 1-4 und trifft jetzt auf Edson Barbosa, ist auch nicht gerade so die einfachste Möglichkeit, wieder ins Titelgeschehen einzugreifen, und man könnte sogar fast sagen, wenn er diesen Kampf verliert, ich weiß nicht, wie viele Kämpfe der noch bestreiten muss in seinem UFC-Vertrag, aber er sieht schon echt übel aus für den ehemaligen Strikeforce-Champion. Bin mal gespannt, ja, was tippst du denn da? Also Barbosa ist natürlich ein heftiger Test, weil er hat riesige Fortschritte gemacht in der letzten Zeit, Edson Barbosa. Hat dann gegen Tony Ferguson den Kampf verloren, einen sehr, sehr spektakulären Kampf. Ist eigentlich nie in einem langweiligen Kampf, Edson Barbosa. Von daher, Gilbert Melendez muss vielleicht versuchen, den Kampf zu Boden zu nehmen. Das kann er eigentlich auch relativ gut, hat einen guten Ringer-Hintergrund eigentlich, trainiert mit den Diaz-Brüdern, hat also gutes Jiu-Jitsu auch, mit Jake Shields zusammen, ist glaube ich sein Jiu-Jitsu-Coach. Das ist so die Chance, die ich sehe, aber auch bei Gilbert Melendez, wie bei Eddie Alvarez, glaube ich, habe ich auch schon gesagt, der ist auch so ein Typ Brawler, ja, der lässt sich auf so sinnlose Brawls wie gegen Diego Sanchez ein. In der letzten Runde, wo überhaupt gar keine Veranlassung besteht und gibt dann halt die Kämpfe weg. Gegen, klar, Bendo habe ich ihn auch vorne gesehen, haben eigentlich, glaube ich, alle vorne gesehen, weil, ja weiß nicht, Bendos Titelregentschaft ist eigentlich, glaube ich, von Robberies so, ja. Ja, guck mal, das ist auch nochmal interessant. Mal kurz zu gucken, wie viel Titelverteidigungen er eigentlich mit einer einstimmigen Punktentscheidung gewonnen hat, der gute. Ja, gegen Nate Diaz, oder? Wenn ich das stimmt, das Nate Diaz-Ding, als er ihn ins Auge gepiekst hat. Also ja, er hat gegen Edgar den Titel gewonnen, das war einstimmig. Dann hat er den zweiten Kampf gegen Edgar via Split Decision gewonnen, logischerweise. Dann Nate Diaz ins Auge gepiekt und da auch gewonnen. Gilbert Melendez. Das war ein klarer Kampf, wenigstens, ne? Ja, das stimmt schon, ja. Gegen Gilbert Melendez Split Decision und dann Pettis hat sich gedacht, nee, da gehe ich kein Risiko ein und submitted den in der ersten Runde. Und dann geht's weiter. Josh Thompson Split Decision. Ja, logisch. Ja, ein Kampf, also, der auch eigentlich verloren hat für mich. Wo stimmt, Josh mit gebrochenem Arm, glaube ich, gekämpft hat in den halben Kampf. Absolut richtig. Also das ist echt ein Meister der Split-Decision-Siege. Das ist ja fast wie Benson Diego Sanchez. Das stimmt, aber nicht so spektakulär beim Eisbaden. Weißt du, was ich meine? Hast du das Video gesehen von von Diego Sanchez, als er... Das, also wer das noch nicht gesehen hat, einfach mal bei YouTube eingeben, weiß ich nicht, Diego Sanchez Ice Bath und gucken, wie Diego Sanchez sich selber zuspricht, dass er diese Kälte aushält. Diego Sanchez, der ist... ich möchte es nicht vormachen, weil... Nee, kann ich nicht. Das war eine ganze Reputation. Diego Sanchez kann man auch nicht nachmachen. Nee, kann man nicht. Er ist einfach ein Original. Einfach angucken und genießen. Ja, aber zurück zu diesem Kampf Barbosa gegen Melendez, wen du da vorne siehst. Ja, eigentlich Edson Barbosa. Aber das ist, wenn ich auf Edson Barbosa tippe, verliert er eigentlich. Das ist, kann man eigentlich seine Uhren auch nachstellen. Weil Gilbert Melendez, der gibt die Kämpfe halt irgendwie immer aus der Hand. Wie gesagt, gegen Bando kann, würde ich ihm jetzt nicht unbedingt einen Vorwurf machen, gegen Diego Sanchez in der letzten Runde ohne Grund gebrawlt, gegen Pettis die erste Runde klar mit einem guten Gameplan dominiert und dann halt abgeschenkt. Eddie Alvarez klar, vielleicht sogar 10-8 die erste Runde, weiß ich nicht. Wäre ein bisschen übertrieben vielleicht, aber hat den Kampf da auch hergegeben ohne Grund. Hat sich vielleicht ja outpunch in der ersten Runde. Gut, er hat den Kampf eh nicht gewonnen, weil er halt auf PEDs getestet worden ist, aber stimmt, ja. Dennoch, das zieht sich jetzt wie ein roter Faden durch seine UFC-Karriere. Und Edson Barbosa, der hat natürlich diese heftigen Legkicks zum Beispiel. Und wenn er die durchbringt, dann wird es halt auch schwierig für Gilbert Melendez, den Kampf an den Käfig zu drücken oder zu Boden zu nehmen. Wenn er brawlt, wird Edson Barbosa mit ihm, glaube ich, ziemlich spielen, weil der so technisch gutes Striking hat, dass er ihn eigentlich vor sich hertreiben kann, sozusagen ihn vom Jab lang führen kann. Diese Legkicks du weißt halt nicht von aus welchen Richtungen welche Kicks da kommen bei Edson Barbosa und ich glaube, das wird dann könnte eine kurze Nacht werden für Gilbert Melendez. Aber wenn er den Kampf zu Boden kriegt, könnte das für Gilbert Melendez sein, aber ich sehe hier eigentlich eher Edson Barbosa vor. Ja, ich glaube auch, also im Striking-Bereich wird es schwer für Barbosa. Er hat ja 4 Niederlagen bislang erlitten. Barbosa einmal das Ding gegen Jamie Warner, war ja damals diese Riesenüberraschung, dass Warner nach so einer langen Pause ihn ausnockt. Das kann man jetzt. Er war halt defensiv nicht so gut, ne, im Striking. Das ist halt, ne? Aber was ich auch noch hinaus wollte, ist, dass er zweimal via Submission verloren hat, einmal gegen Cerrone und einmal gegen Ferguson, sind beides eher lange, so mit langen Gliedmaßen gesegnete Kämpfer, was jetzt ein Gilbert Melendez nicht ist, also vielleicht ist er da nicht ganz so anfällig und ich meine, gut, Tony Ferguson submittet wahrscheinlich jeden mit seinem Darkstroke. Ja, ich bin mal gespannt, ich wüsste jetzt auf Anhieb auch nicht, wie Melendez Barbosa besiegen sollte. So, wenn ich jetzt so einen Gameplan mir da überlegen müsste. Aber man darf Melendez definitiv nicht unterschätzen. Das ist schon ein sehr, sehr guter Kämpfer und du darfst dir keine Fehler gegen den erlauben. Ist natürlich eine Binsenweisheit, ist schon klar. Aber man kann es halt so schwer einschätzen, weil er über ein Jahr jetzt nicht mehr gekämpft hat. Und Barbosa ist eigentlich so richtig on the run sozusagen. Jetzt mit dem Sieg gegen Pettis, glaube ich, auch nochmal so richtig motiviert und strotzt vor Selbstbewusstsein. Und der weiß natürlich, jetzt ist seine Zeit. Also wenn er jetzt gegen Melendez gewinnt, dann kann er wirklich vielleicht 2017, vorausgesetzt, er gewinnt noch 1-2 Kämpfe, mal anklopfen in Sachen Titelkampf. Wenn er das Ding verliert, dann wird er halt immer dieser Win-Lose-Kämpfer bleiben. Weil so sieht ja momentan sein Rekord zuletzt aus, immer so Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg. Ist halt ein Gatekeeper, ne? Ja. Und es wäre halt schade, weil er hat, glaube ich, schon ein größeres Potenzial. Also, das auf jeden Fall. Ja. Ja, er hat riesige Fortschritte gemacht in seiner UFC-Karriere. Ja. Das auf jeden Fall. Also, es fehlt halt immer noch so ein Quäntchen. Das halt, weißt du, wenn er Tony Ferguson besiegt zum Beispiel. Oder, weiß ich, gegen Michael Jones hat er, glaube ich, auch eine Niederlage gehabt. Genau. Ja. Das sind halt so die Kämpfe, wenn er da halt den entscheidenden Schritt dann gehen kann, dann weißt du halt, okay, der ist jetzt vielleicht ein Kampf vom Titelkampf weg. Aber das hat er bisher nicht zusammengebracht. Du musst natürlich auch sagen, die Division ist natürlich so ziemlich das Härteste, was du so finden kannst im Sport. Und von daher, ich bin mal gespannt. Gegen Pettis, also Pettis zu outstrike, muss man ihm auf jeden Fall hoch anrechnen. Und ja. Ja, also ich bin auf jeden Fall auf diesen Kampf auch gespannt, gar keine Frage. Und hier der Riesenfranzose Francis Ngannou trifft auf Bojan Mihailovic. Ja, der Francis Ngannou ist halt spektakulär. Das ist halt das Ding. Ich hoffe, dass der auch gegen stärkere Gegner so eine Leistung zeigen kann, wie er bislang in der UFC gezeigt hat. Aber er wirkte, war das in diesem letzten Kampf gegen Curtis Blaydes oder war das gegen Luis Enrique, wirkte er schon so, dass er anfällig ist. Also ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass der alles wegkloppt, was ihm vor die Fäuste kommt. Ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt von Francis Ngannou, aber er macht natürlich was her durch seine Statur und alles. Ja. Ja, auf jeden Fall. Er sieht halt aus wie so ein Comic-Superheld irgendwie. Mhm. Und er ist halt 29 und im Heavyweight ist das schon echt jung. Deswegen, er ist ein gutes Talent. Ich würde ihn jetzt noch nicht verheizen, dass sie ihn gegen jemand Unbekanntes stellen. Und auf einer Foxcard zeigt er, dass sie schon einiges von ihm halten. Und ja, ich bin mal gespannt, was da noch kommt von ihm. Also er ist auf jeden Fall in der Heavyweight Division einer der Leute, wo man sagen kann, da kann man sich mal einen Kampf angucken. Das wäre vielleicht mal, jetzt vielleicht nicht der als nächsten Kampf, aber so. Jetzt willst du ihn verheizen, ich merke schon. Das ja, pass, ich hätte jetzt vorgeschlagen, dass er mal gegen das Black Beast antritt. Eieiei. Na, da kann er mal zeigen, was er kann, so. Weil da darfst du dich nicht treffen lassen. Und ich glaube, das war in diesem Luis Enrique-Kampf, wo er sich schon einige Treffer eingefangen hat. Und wo man so das Gefühl hatte, okay, gegen einen guten oder gegen einen besseren Heavyweight darfst du dir solche Dinge nicht fangen, weil sonst ist Feierabend. Also ich meine, ja. Kann man natürlich machen, klar. Aber ich glaube, sie wollen Derrick Lewis hochbucken. Könnte ich mir vorstellen. Sie wollen von diesem Social-Media-Hype so ein bisschen profitieren. Außerdem im Heavyweight fehlen die Hype-Contender. Was hältst du denn von Ganu? Angenommen, er gewinnt den Kampf natürlich gegen Stefan Struf. Ja, doch. Der lässt sich auch gerne treffen, obwohl er 3,50 Meter groß ist. Das stimmt. Das wäre auch ein schöner Kampf für eine Europacard, vielleicht für Manchester, wenn es dazu kommen würde. Oder ist ja eigentlich sicher, wenn die das. Also es wird auf jeden Fall in Europa stattfinden, das Ding Henderson gegen Bisping. Ach, ist das so? Ja, so hieß es jedenfalls. Dana White hat gesagt, sie machen es in England, wollen gerne in Manchester den Kampf veranstalten, Bisping gegen Hendo, aber irgendwie gibt's da noch mit der Halle Probleme. Aber man möchte es wohl in England über die Bühne bringen. Natürlich, ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass Las Vegas da wieder die Arme hebt und sagt, denkt dran, bei uns gibt es bessere Geld für euch. Und Hendo gegen Bisping, ich glaube wirklich, dass der Kampf, also nicht, dass ich auf diesen Kampf hinfiebre, aber ich glaube, dass es ein Kampf ist, der bessere Buy-Rates verspricht als manch, also einige Cormier-Kämpfe, könnte ich mir vorstellen. So absurd das klingt, aber kann sein. Ist halt so. Kann sein, also ich habe halt null Interesse an dem Kampf. Ich scheiß auch drauf und ich finde es ein Witz. Es ist natürlich ein Witz. Weil die UFC will auf der einen Seite will sie ja immer sportlich relevant sein und alles und dann bucken die so eine Scheiße. Nee, klar, weil die damit Kohle verdienen können. Ich kann das verstehen, aber dann sollen sie sich nicht hinstellen und sagen, ja, wir sind die Sportveranstaltung Nummer eins und Gott weiß was. Ist aber zu kurz gedacht, weil du musst halt damit rechnen, dass Hendo Bisping ausnockt. Und dann hast du da so einen Opa als Champion. Dann hast du ja im Jahr 2016. Also das Schlimme ist, es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn Hendo Bisping ausnockt. Überhaupt nicht. Und also dann, wenn ich Geld auf einen Knockout setzen müsste in diesem Kampf, dann wäre es doch definitiv, dass ich das Geld auf Hendo setze. Weil ich gehe auch nicht davon aus, dass der über 5 Runden durchhält. Nein. Also entweder fällt er irgendwann um und im schlimmsten Fall stirbt er im Oktagon oder er knockt halt wirklich Bisping aus. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, der Bisping ist mit Sicherheit kein schlechter Kämpfer. Aber er ist aus meiner Sicht auch kein Champion, kein Middleweight Champion. Das ist er für mich nicht. Ja, aber wenn Champion, dann Middleweight Champion. Weil Middleweight ist so die Division, wo du ja am ehesten. Ja, aber weißt du, der Kampf gegen Rockhold, da ist ihm doch, ist doch jedem aufgefallen, was hier das Problem war. Rockhold ist wirklich eine absolut infame Unterstellung, die jetzt kommt. Na, aber ging dir das nicht so? Also für mich sah das aus. Also ob ich oder Bisping da jetzt im Oktagon gestanden wäre, Rockhold wäre mit einer ähnlichen Arroganz an diesen Kampf, glaube ich, rangegangen. Ja, genau. So. Nur dass Bisping wahrscheinlich ein bisschen härter zuschlagen kann. Nicht nur ein bisschen. Bisping hat definitiv mehr Power als ich. Dafür kann ich geradeaus gucken. Ja gut, aber Michael Bisping hat halt Luke Rockhold ist der einzige aktuelle UFC-Kämpfer, gegen den Michael Bisping einen K.O.-Sieg hat. Alles andere ist entweder nach, weiß ich nicht, wohin verkauft oder Karriere beendet oder was weiß ich was. Also ist der einzige aktuelle UFC-Kämpfer, gegen den er einen K.O.-Sieg hat. Und das spricht nicht für Luke Rockhold. Moment mal, nur K.O. oder auch TKO? Ich glaube K.O. Müssen wir mal gucken, weil das Belcher hat er, glaube ich, TKO, wa? Gegen Belcher war TKO. Der ist ja auch zurückgetreten, der ist ja auch nicht mehr aktiv. Ach nee, das war Technical Decision. Stimmt, das war auch so ein Eye-Poke. Das war Stecher. Ja. Das ist ja ein Decision. Gegen Kong Lee war TKO, also das zählt jetzt mal nicht. Der ist ja auch durch. Ja, wir dann machen nur mal K.O. Der hat noch überhaupt niemanden K.O. geschlagen in seiner ganzen Karriere. Ja. Doch, hier, Mark Epstein. Ja, bei Cage Rage 9 2004. Ich glaube, danach hat er noch auf der Aftershow-Party selber aufgelegt, als Crazy Mike oder wie er als DJ hieß. Ja, kann sein. Ja, also selbst wenn du TKOs mitzählst, also der hat einfach keine K.O.-Power und das ist halt einfach ein Fakt. Und wenn er dich dann halt K.O. schlägt, dann würde ich mir halt ernsthaft Gedanken machen. Ja, also ja, Rockhold sah da nicht besonders gut aus, das kann man nicht abstreiten. Aber wie gesagt, es ist eine Schande aus meiner Sicht, dass du so einen Kämpfer wie Jacare da einfach mal direkt, ja, einfach vergisst. Er hat eigentlich nichts dafür getan, jetzt hier den Titelkampf zu bekommen, so in der Art. Aber dabei ist er für mich wirklich derjenige, der am ehesten den Finger heben kann, wenn man berücksichtigt, dass oder wie der Kampf gegen Yoel Romero gelaufen ist. Und irgendwann, heute habe ich, glaube ich, auf Reddit gelesen, dass wenn man Jacarés Kampf gegen Luke Rockhold, ja, da konnte man ja auch gespaltener Meinung sein, wer jetzt da diesen Kampf gewonnen hat. Wenn man das jetzt für Jacaré werten würde, und jetzt muss ich mal kurz, wo ist denn jetzt hier dieser Kampf mit Jacaré gegen Luke Rockhold? Ich wollte nämlich mal gerade gucken. Da hat er irgendwie eine 24-0 Winstreak oder sowas. Und wo ist denn der Kampf jetzt hier? Hier hammern. Mal gucken, ob das stimmt, was ich da auf Reddit gelesen habe. Also er hat natürlich gegen Yoel Romero verloren, allerdings unter ominösen Umständen. Luke Rockhold. Nee, der hat ja gegen Musashi hat er ja auch verloren. Ja, mit dem Abkick, das war ein geiler Co. Kennst du den? Ich habe den bei irgendeinem Highlight gesehen. Ja, ich sehe gerade. Bei YouTube kannst du den angucken. Das ist ein richtig geiler K.O. Den Kampf habe ich definitiv gesehen, weil im Vorfeld zu UFC Berlin, als Musashi gegen Mark Munoz gekämpft hat, genau, habe ich mir mal Musashis alte Kämpfe angeguckt, weil der hat ja auch schon irgendwie 40 oder sonst wie viele Kämpfe bestritten. Und da habe ich das gesehen, deswegen hat es jetzt da gerade Klick gemacht. Gut, ja, also ich bin mal gespannt. Ja, ich frage mich halt, was muss Jacare tun, damit der einen Titelshot kriegt? Ja, das ist die Frage. Gegen wen soll der jetzt kämpfen? Also entweder gegen Rockhold oder gegen Whiteman. Und ich habe jetzt gehört, dass die UFC wo hart daran arbeitet, Whiteman gegen Rockhold in New York zu booken. Kannst du machen. Aber dann hast du halt schon wieder das Problem mit Jacare. Dann ist halt Jacare, der Vitor schon besiegt hat. Und dann ist Anderson Silva der Next. Ja, aber das kannst du wiederum nicht so richtig bringen. Also das hat... Nein, du kannst... Jacare stellst halt immer total ins Abseits, ne? Schon seitdem man in der UFC ist? Also das ist ja so, man betätigt nie so richtig den Abzug bei diesem Typen, obwohl der legit as fuck ist. Also das ist ja echt so ein Typ, den willst du eigentlich pushen. Der sieht aus wie so ein Superhero, der kämpft wie so ein Superhero. Vor allen Dingen, der ist ja nicht mehr so eindimensional wie früher. Der ist ja wirklich im Striking, Submission sowieso. Also das ist ja einfach, das ist ein Hingucker, ein absoluter Hingucker eigentlich. Und dass man den da so links liegen lässt, das ist eigentlich eine Schande. Ist halt schon 36 irgendwie, ja, ne? Irgendwann wird der alt werden. Ja, gut, 36 ist ja noch also mitten in seiner Prime sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, nein, aber der hat halt schon eine lange Karriere hinter sich und irgendwann. Ja, das stimmt schon. Irgendwann ist er halt alt und dann, du willst an deiner Prime irgendwie dann einen Titel antreten. Also der ist doch älter als 36. Ich glaube, der ist 36, kommt schon hin, oder? Nee, 36, doch. Wird 37 im Dezember, ja. Naja, wie dem auch sei. Habe ich was mit ihm gemeinsam. Ich nehme ihn auch. Ich habe dir ja vorhin, ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast schon gesagt habe, oder nur off-air sozusagen, wie die Fachmänner das dann immer betiteln. Ich habe mir eine riesig interessante, große Frage überlegt für diese Sendung. Jetzt ist die Sendung schon eine Stunde alt, deswegen könnte es sein, dass wir es jetzt ein bisschen durchhuschen müssen. Zwar passt es auch ganz gut zu Michael Bisping und seinen... Das ist jetzt die große Frage, die du angekündigt hast. Ja, jetzt kommt die riesige Frage. Und zwar, lieber Jojo, was glaubst denn du von den aktuellen Champions? Wer wird in einem Jahr noch Champion sein und wer nicht? Es ist mir heute... irgendwie so durch den Kopf gegangen, habe ich mir überlegt, es ist ja wirklich eine sehr, sehr aktive Zeit, was die Titel Verluste angeht. Und welcher Kämpfer hat aus deiner Sicht so das größte Potenzial, seinen Titel zu halten und wiederum, welcher Kämpfer ist nur so eine Eintagsfliege und wird demnächst den Titel verlieren? Ich dachte, ich fange mal bei den leichten Typen an, weil es da auch, glaube ich, nicht so schwer ist zu sagen, wer da den Titel behalten wird und wer nicht. Flyweight Division, Demetrius Johnson, aktuell Champion. Ich denke mal, das ist jetzt keine Riesenüberraschung, deine Antwort, wer da in einem Jahr Champion sein wird. Ja, Mighty Mouse. Ja, also, okay. Da ist einfach kein Kraut gegen gewachsen. Also Mighty Mouse gegen Dominic Cruz vielleicht in einem Superfight. ist das Einzige, was mich bei manchem aus jetzt noch so richtig interessiert, weil der, also ist ja wirklich kein Kraut gegen gewachsen. Es ist ja auch sonst niemand in dieser Flyweight Division, der in absehbarer Zeit gefährlich werden könnte. Vielleicht der Smolker ist noch sehr, sehr jung, hat jetzt einen guten Kampf bestritten, aber das reicht alles nicht, um so einen Demetrius Johnson zu besiegen, aus meiner Sicht. Ja. Ja. Sonst ist da niemand. So, jetzt Bantamweight, da könnte schon interessanter werden. Dominic Cruz ist aktuell Champion. Meinst du, der ist in einem Jahr auch noch Champion? Und wenn nicht, wer dann? Ja, ich glaube, im Zweifel verletzt er sich und ist deswegen Champion, weil er dann halt nicht kämpfen muss. Aber ich meine, wer soll ihn besiegen? Und klar, Dillashaw hat einen guten Kampf geliefert gegen Asunção. Aber Dominic Cruz ist halt derjenige, je mehr, ich meine, er sagt zwar, Ringrost gibt es für ihn nicht, aber je mehr er in seinen Rhythmus kommt und je länger er verletzungsfrei bleibt, was ich jetzt einfach mal unterstelle, desto schwieriger ist es halt, ihn zu besiegen. Und ich glaube nicht, dass Dillashaw das Zeug dazu hat. Weil Dominic Cruz ist aktuell einfach noch eine bessere Version von TJ Dillashaw. Hat sich jetzt dazu geäußert, dass er vielleicht hochgehen will ins Featherweight, glaube ich. Und ich sehe nicht, dass TJ Dillashaw Dominic Cruz besiegt. Aktuell zumindest nicht. In 2-3 Jahren sieht das vielleicht anders aus, aber aktuell glaube ich nicht. Was glaubst du, wer die besten Chancen, Dominic Cruz zu besiegen? Dillashaw, Caraway, Lineker, um jetzt mal so ein paar junge Leute mit dazu zu nehmen. Sterling. Also ich glaube, Lineker wird keinen einzigen Treffer landen. Okay, ja. Ich glaube auch nicht, dass Dominic Cruz sich so blöd anstellt. Weil Lineker ist so lange gut, wie du mit ihm brawlst. Ja. Und wenn du das nicht machst, dann hat er halt Probleme. Hat man im, war das Ali Bagotinov? Nee, genau. Bagotinov hat ihn zu Boden genommen und da gehalten. Dann war halt nichts mehr los mit ihm. Sterling braucht auf jeden Fall noch Zeit. Das hast du gegen Caraway gesehen. Caraway ist ein sehr, sehr guter Ringer, der im Striking durchschnittlich ist, aber da kannst du Dominic Cruz halt auch irgendwie nicht mit beeindrucken. Und sonst sehe ich halt niemanden. Cody Garbrandt in 1-2 Jahren vielleicht. Aber ja, sonst ist Dodson, ist aber zu klein. Also aktuell sehe ich niemanden, der Dominic Cruz gefährlich werden könnte. Aber über wie viele Leute habe ich das vor einem Jahr gesagt? Stimmt. Also wie wahrscheinlich alle. Featherweight Division, ich glaube, auch da ist es nicht so schwer. Conor McGregor ist aktuell Champion. Ich persönlich glaube nicht. Wird er seinen Titel überhaupt nochmal verteidigen? Also so wie sich's anhört, ja, er hat das ja so gesagt, aber du weißt, was man darauf geben kann, nämlich absolut gar nichts. Aber ich würde es mir mittlerweile wirklich nochmal wünschen, so einen Conor McGregor-Jose Aldo-Kampf zu sehen. Vor allem diesen Jose Aldo, den du gesehen hast gegen Frankie Edgar, der abwartend ist und der nicht blind in die Strikes reinläuft. Absolut. Das würde ich mir nochmal gefallen lassen. Und aus meiner Sicht, um das mal vorwegzugreifen, ich bin zwiegespalten. Entweder wird Aldo in einem Jahr Champion sein oder Max Holloway. Also ich tippe auf Aldo. Ich auch. McGregor. Ich auch. Also Max Holloway hat ja die längste Siegesserie jetzt abgesehen von, ich glaube, Mighty Mouse und Dominic Cruz. Nee, Dominic Cruz ist nicht in der UFC. John Jones, ja, John Jones, aber gut, John Jones halt, ne? Also Max Holloway ist ein interessanter Mann. Ob er Jose Aldo besiegen kann, das ist echt schwierig. Ja, genau. Aber man hat bei Max Holloway ganz oft das Gefühl, dass es jetzt beim nächsten Gegner eng werden könnte. Und man hat das Gefühl, dass er dann bei jedem Kampf nochmal eine Schippe draufpacken kann. Und dann wirklich so ein Ricardo Lamas, der ist ja definitiv kein schlechter Kämpfer. Aber er hat ihn ja fast deklassiert. Also das war ja wirklich beeindruckend, dieser Kampf von Holloway. Hätte ich auch nie für möglich gehalten. Ich habe halt gedacht, dass Lamas ihn zu Boden kriegt und da halt kontrollieren kann, aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Und er hat es versucht. Ne? Ich meine, manchmal hast du so Kämpfe, wo Kämpfer dann überhaupt das gar nicht versuchen, was du eigentlich denkst. Aber es hat nicht funktioniert. Also Max Holloway ist auf jeden Fall sehr interessant. Es würde mich... Ja, auf der einen Seite würde es mich schon wundern, wenn man Jose Aldo besiegt. Auf der anderen Seite hat Max Holloway auf jeden Fall das Rüstzeug dafür. Das wird also auf jeden Fall interessant werden im nächsten Jahr, sagen wir jetzt mal so. Lightweight Division ist auch immer interessant. Eddie Alvarez hat aktuell den Titel. Und dann hast du im Endeffekt 4, 5 Kandidaten, die jederzeit den Titel gewinnen können, so gefühlt. Was denkst du, kann Alvarez den Titel über ein Jahr halten? Und wenn nicht, wer wird dann den Titel halten? Hey, Fragen über Fragen. Schwer, ja. Also, das kann man fast nicht vorhersagen in dieser Division. Ich hab eigentlich schon nicht damit gerechnet, dass er überhaupt den Titel kriegt. Also, für mich ist eigentlich der große Favorit auf den Titel, egal gegen wen, Khabib. Ja. muss ich sagen, weil der halt diesen Stil hat, dass er dich halt einfach permanent zu Boden nimmt und frustriert und mit dir spielt. Und da ist halt bisher noch kein Kraut gegen gewachsen. Ich meine, du hast gesehen, was er mit Dos Anjos gemacht hat in deren Kampf. Und das ist halt schwierig. Wenn du die Takedowns von ihm stoppen kannst und im Stand halten kannst, dann auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, wenn es einen Gegner gibt, der damit vielleicht zurechtkommen könnte, dann ist es Alvarez, weil er halt, glaube ich, schon so ein Drecksaukämpfer ist, der sowas annehmen kann und sich da durchbeißen könnte. Das kann natürlich sein. Und bei Khabib ist nicht die Gefahr, dass er in der ersten Runde direkt ausgenockt wird, wie in fast jedem seiner Kämpfe. Mhm. Das kann sein. Ich würde es ihm zutrauen, aber ich denke, also egal gegen wen du ihn kämpfen lässt, es gibt immer für den Gegner gute Chancen, ne? Also ja, das gefühlt, halt. Ja. Cerrone wird jetzt wahrscheinlich auch wieder Ansprüche anmelden, denke ich mal, obwohl er ins Welterweight hochgegangen ist. Er hat einen Sieg gegen Eddie Alvarez. Ja, das stimmt, ja. Barbosa, wenn er am Samstag gewinnt, ist ein Kandidat dafür. Wenn Diaz McGregor besiegt, ja. Dann sowieso, dann werden sie ihn ziemlich sicher booken. Ja, musst du eigentlich mitnehmen, das stimmt schon. Ja, dann musst du den Hype sowieso konservieren. Jetzt hätte ich nach dem ersten Conor McGregor-Kampf eigentlich schon gemacht. Ja, weil so groß kriegst du Nate Diaz nicht mehr. Der hat eine gewisse Star-Power, auf jeden Fall. Aber dieser Hype nach dem McGregor-Kampf, das ist jetzt auch schon wieder so lange her. Man sollte, also, wenn er nochmal Conor McGregor besiegt, muss er einen Titelshot kriegen. Und es gibt ja noch die Geschichte zwischen Nate und Eddie Alvarez, hier beim Gilbert Melendez-Kampf. Da sind sie sich ja dann, also da war ja Nate Diaz in der Ecke von Gilbert Melendez und danach sind Eddie Alvarez und Nate Diaz so ein bisschen aneinander geraten. Also ja gut, das ist halt bei jedem Kampf, bei dem Nate Diaz in der Ecke steht. Ja, aber ist natürlich immer gut, wenn du sowas noch bei deinem Countdown-Special mit einbringen kannst, sozusagen. Und wenn du weißt, dass Nate Diaz halt schon so richtig schön angepisst ist, das schadet nie. Da freut man sich auf irgendwelche Submission-Moves, in denen dann der Stinkefinger ausgepackt wird. Das gefällt mir natürlich dann wieder. Ja. Aber die Lightweight Division ist fast nicht vorherzusagen, wer den Titel in einem Jahr tragen wird. Also es sind einfach zu viele gute Kämpfer. Ja, das ist schwierig. Ja, Alvarez wird schwer haben, den Titel über lange Zeit zu verteidigen. Welterweight, auch interessant aus meiner Sicht. Robbie Lawler, aktuell Champion. Ich habe mir jetzt die Woche nochmal den Kampf gegen Rory McDonald angeguckt, der ja auf YouTube aktuell zur Verfügung gestellt wurde seitens der UFC. Und ist schon krass, was der da für Dinger einsteckt. Und in einem Condit-Kampf ja auch. Da fragt man sich mit Sicherheit, wie lange kann das ein normaler Mensch aushalten, bis er einfach nicht mehr kann. Glaubst du, dass Lawler den Titel in einem Jahr noch halten wird? Ich habe nicht für möglich gehalten, dass er überhaupt mal einen Titel gewinnt. Ich meine, die Karriere von Robbie Lawler war bei Strikeforce vor gefühlten 10 Jahren schon vorbei. Er war halt immer so ein durchschnittlicher Middleweight-Kämpfer und ist jetzt auf einmal Welterweight-Champion und hat einen Kampf nach dem nächsten, in dem er unfassbar viel aushält. Und ist wie bei Robbie Lawler ist, glaube ich, derjenige, wo ich am schwersten vermute, dass er vom einen auf den anderen Tag alt wird. Wonderboy Thompson hat ein sehr gutes Skillset, um ihn da technisch zu outstriken. Ich glaube, wenn Steven Thompson nicht getroffen werden will, triffst du ihn nicht. Ja. Damien Maia hat darauf würde ich anspielen. Das Potenzial, jeden zu Boden zu nehmen, egal wie gut er als Ringer ist. Ich meine, wenn du dir mal den Kampf zum Beispiel anguckst, Damien Maia gegen Chael Sonnen, der im Ringen fast alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gab. Ich glaube, das Einzige, was er nicht gemacht hat, waren Olympische Spiele. Und dann kommt Damien Maia hin, holt gegen den griechisch-römischen Ringer einen Clinch-Takedown, landet in der Mount und holt einen Triangle-Choke aus der Mount. Also, der hat diesen sehr unkonventionellen Stil, aber er kriegt jeden zu Boden. Es ist sehr faszinierend. Also ich mag Damien Maia wirklich, wirklich gerne. Auch wenn da das Potenzial, dass ein langweiliger Kampf wird, auch immer da ist. Aber dem würde ich auch gute Chancen gegen Robbie Lawler einräumen. Und es gibt einige Leute. Condit in einem Rematch würde ich auch favorisieren. Ich glaube nicht, dass Robbie Lawler in einem Jahr noch Champ ist. Vor allen Dingen, weil er ja alle 2-3 Monate kämpft und irgendwann muss es vorbei sein. Vor allem, wenn Maia jetzt gegen Condit gewinnen würde, dann kannst du ihm fast diesen Titelkampf nicht mehr. Ja gut, aber er kommt aus, er hat diesen gleichen Hintergrund in Anführungsstrichen wie Jacare. Ja. Ja. Und vielleicht noch krasser. Weil es vielleicht noch unspektakulärer aus Sicht des durchschnittlichen UFC-Guckers, sage ich jetzt mal. Ich meine, ganz ehrlich, ich weiß diese unglaublichen Jiu-Jitsu-Skills zu würdigen, ja, gar keine Frage. Also ich wenn ich das sehe, es ist nicht so, dass ich jeden Move da direkt erkenne. Es ist schon ganz gut, wenn Joe Rogan da Sachen erklärt. Aber auf drei Runden, zum Beispiel wie in diesem Matt Brown-Kampf, ist es mir einfach zu langweilig. Also ist einfach so. Ich sitz da nicht da und denk mir, meine, das ist ja Wahnsinn, was der da. Ich erkenne das, dass das stark ist, was er da abzieht. Aber mir ist dann so ein Striking-Kampf, der, oder wenigstens so ein, wo wirklich alle Ebenen bespielt werden, sage ich jetzt mal, ist mir dann fast lieber. Und ich kenne auch gute Jiu-Jitsu-Kämpfe, die insgesamt unterhaltsamer sind. Das liegt wahrscheinlich dann auch daran, dass in dem Fall dann zwei Gegner aufeinandertreffen, die von den Skills nicht so weit auseinander liegen wie viele, die gegen Damien Maia kämpfen. Damien Maia hat halt das Problem, dass er zu gut ist. Und die Leute, die er dann zu Boden nimmt, die verteidigen dann halt einfach nur. Ja. Die versuchen nur zu überleben. Genau. Und das ist halt ein Problem, weil dann ist es halt, dann passiert halt nichts. Damien Maia liegt dann halt auf dir rum, steckt dir ein, zwei Mal ins Gesicht, alles schön unangenehm, bleibt in der Guard oder in der Half Guard, riskiert nicht irgendwie einen Sweep oder dass der Gegner aufsteht, der riskiert überhaupt nichts. Und dann ist es halt das Potenzial dazu da, dass halt nichts passiert. Aber ich meine, wenn du dich daran erinnerst, was er mit Rick Story gemacht hat zum Beispiel, als der auf einmal Nasenbluten bekommen hat. Ja, selbst so ein Kämpfer wie Rory McDonald hat genau die Taktik angewandt, die du gerade eben gesagt hast. Der hat im Endeffekt auch versucht, einfach nur keinen Fehler zu machen und eine Runde in dieser eher nachteiligen Position rumzubekommen und hat danach halt dann... Schenkt die halt weg, ne? Ja, ja. Und das sagt ja auch einiges. Ich meine, das ist halt ein absoluter Top-Kämpfer in dieser Division und er weiß, alles, was ich jetzt hier probiere, wird wahrscheinlich in einem Fiasko enden. Deswegen halt die Füße still und versuche zu verteidigen. Das ist schon krass. Das ist eine Aussage, ja. Und das wird das könnte interessant werden in einem Kampf gegen Robbie Lawler. Ich glaube, dass Carlos Condit so von den Top 5 mit noch der unangenehmste Gegner ist für Maia. So gefühlt. Ich kann es nicht jetzt direkt an Punkten festmachen. Vielleicht, dass ich glaube, dass Condit auch den ein oder anderen Takedown oder wenn es halt zum Boden geht, dass er das verhindern kann und dass er sich da so ein bisschen rauswinden könnte ich mir irgendwie vorstellen. Das ist aber schwer zu sagen. Maia ich weiß da, also ich glaube, es gibt keinen Kämpfer in den Top 5, der Damien Maia so viele Takedowns anbieten wird wie Carlos Condit, weil er halt die ganze Zeit irgendwie wild strikt, kickt und wie auch immer. Der hat halt sehr viel Volume, was er zeigt, aber der hat halt unfassbar gefährliche Flying Knees zum Beispiel. Ja. Und die hat eine sehr, sehr aktive Guard. Also das, wenn der Kampf zu Boden geht, würde ich mal, ich glaube, dass Carlos Condit überleben kann, da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Nur, was wird Carlos Condit versuchen? Weil du hast zum Beispiel beim Johnny Hendricks Kampf gesehen, wenn du den zu Boden kriegst, was nicht wirklich das Problem ist, Carlos Condit zu Boden zu kriegen, ihn da zu halten und dann nicht irgendwie submitted zu werden, weil ich meine, Carlos Condit hat, glaube ich, 13 oder 14 K.O.s und 13 oder 14 Submission-Siege, also da geht kaum ein Kampf mal zur Decision und Carlos Condit ist nie in einem langweiligen Kampf und es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, die beiden da kämpfen zu sehen. Ich finde es übrigens zum Nachteil von Carlos Condit, dass das Ding jetzt zum Main Event, also zum Fünf-Runder geworden ist, weil Maia sich natürlich so noch mehr Zeit lassen kann und einfach aber gar nicht den Druck hat. Aber er hat immer Konditionsprobleme eigentlich, Damien Maia. Ja, das stimmt. Ja, da sprichst du was an. Das könnte natürlich dann zum Verhängnis werden. Aber er, ja, einerseits ja, aber andererseits könnte er natürlich eher unter Druck geraten in einem dreirundigen Kampf, dass er dann einfach weiß, okay, ich es ist halt ist aus meiner Sicht jetzt schon ein anderer Gegner als Matt Brown. Da hast du so das Gefühl gehabt, dass... Ja, Matt Brown ist uninteressant. Wenn du den zu Boden kriegst, ist es vorbei. Ja, genau. Da kommt nichts. Egal zu welchem Zeitpunkt der Kampf am Boden stattfand. Das waren ja, glaube ich, fast die kompletten, 13 Minuten, wie lange das dann ging. Ja. Wie du halt richtig sagst, da kann nichts kommen. Und gegen Condit kannst du zumindest damit rechnen, dass der nicht ganz so passiv ist wie Matt Brown. Dass er was versucht. Ja, ja. Und das könnte in einem dreiründigen Kampf natürlich dafür sorgen, dass Maia ein bisschen mehr unter Druck gerät. Aber wie du sagst oder auch richtig sagst, die Kondition könnte ihm da einen Strich durch die Rechnung machen. Das ist ja, aber wenn Condit halt arbeitet und Maia halt auch arbeiten muss, dann ist es halt die Gefahr. Weil solange der Kampf läuft, wie Damien Maia das will, ist es ja überhaupt kein Problem. Dann kann er sich seine Kondition ja einteilen. Aber wenn er die Distanz nicht schließen kann, wenn er den Kampf nicht richtig zu Boden kriegt, wenn er da, wenn Carlos Condit ihm da Probleme macht vom Rücken, dann hinten raus, also wenn er in die vierte oder fünfte Runde geht, dann würde ich sehr interessant, weil wenn Maia dann irgendwie nachlässig wird mit seinen Takedowns, dann wird Carlos Condit ihn, glaube ich, ziemlich verprügeln. Ja, und wenn er natürlich einfach auch mal so ein Knie kassiert, das ändert sofort alles. Also ja, klar. Wenn er da früh so ein Knie kassiert, das muss ihn noch nicht mal annocken, aber einfach so der Respekt, dann... Vielleicht hat er den Cyborg Santos gegen Michael Page Kampf gesehen. Ich glaube, man überlegte sich dreimal, ob er einen Takedown. Und klebt er sich Zauberfolie an die Stirn. Ja. Kann man ihm nur empfehlen. Middleweight Division, Michael Bisping, aktuell Champion. Wird nicht mehr Champion sein nächstes Jahr. Ja, and it goes on and on. Was denkst du, wer in einem Jahr die besten Chancen hat, den Titel zu tragen zu diesem Zeitpunkt? Also ich bin Dan Henderson. Ja, ohne jeden Zweifel. Die Nummer 13 im Middleweight, Dan Henderson. Verdienter Pflichtherausforderer, hätte ich was gesagt. Ich bin ja totaler Chris Weidman-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Weidman oder Luke Rockhold sind für mich eigentlich die beiden Kronprinzen von Anderson Silva. Sind schon immer gewesen und einer von den beiden wird Champion sein. Ja, würde ich auch intendieren. Außer Jacare kriegt man irgendwann eine Titelchance. Ja, aber ich glaube, Rockhold oder Weidman haben sehr, sehr gute Chancen gegen Jacare, weil Jacare hat natürlich absolut Fortschritte gemacht im Striking, aber das ist noch lange nicht auf dem Niveau von Weidman oder von Rockhold. Gegen die beiden muss er auch mal den Kampf erst zu Boden kriegen. Er hat nicht so gute Takedowns wie Damian Maia in meinen Augen. Er versucht zwar immer wieder und kriegt die Kämpfe dann halt irgendwann zu Boden, aber Weidman und Rockhold, wenn die nicht wollen, dass der Kampf zu Boden geht, dann geht er nicht zu Boden. Und wenn Weidman sich entscheidet, keine Spinning Kicks zu zeigen, das war natürlich die Entscheidung überhaupt. Also ich habe selten einen Kampf gesehen, in dem ein Kämpfer durch eine Aktion den Kampf derart weggeschmissen hat. Ja. Unglaublich, aber daraus wird er lernen und ich bin auch der Meinung, dass er definitiv irgendwann, vielleicht jetzt nicht in einem Jahr, aber könnte ich mir auch gut vorstellen, aber er wird irgendwann den Titel wieder tragen. Also Weidman ist jemand, der noch aus meiner Sicht Entwicklungspotenzial hatte und weiterhin auch hat. Light Heavyweight Division vielleicht auch interessant. Der zweijährigen Sperre von John Jones glaube ich, dass Daniel Cormier nächstes Jahr noch Champion sein wird. Ja, weil ich behaupte ja, dass von allen, die aktuell den Titel tragen, DC derjenige ist, der am ehesten, sag ich mal so, in absehbarer Zukunft aufhören könnte. Aufhören könnte? Ja, ich glaube nicht, dass der noch so lange macht. Ja gut, er hat diesen Fox-Analysten-Job, ne? Erstens das. Zweitens hat sich das auch für mich so ein bisschen so angehört, dass sollte er gegen John Jones verlieren, den zweiten Kampf, dass für ihn dann eigentlich das Ding gelaufen ist. Das hat sich für mich so ein bisschen beweisen angehört. Irgendwie, ne? Ja, also wenn, dann müsste er vielleicht nochmal in die Heavyweight Division gehen, die sich ja dann so ein bisschen geöffnet hat, weil er seinen Kumpel nicht mehr den Titel trägt. Gut, da weiß man aber auch nicht, wie sich das entwickelt. Ja. Und er ist nicht mehr der Allerjüngste, das darf man auch nicht vergessen. Ja, und er hat halt das Charisma von so einem Brötchen irgendwie. Ja, das stimmt. Er und versucht ist halt immer. Hat halt das eine oder andere Lebensjahr beim Weightcutting weggeschmissen. Ja. Und von das daher, setzt ihm ja auch heute noch sehr zu. Hat man ja auch wieder bei UFC 200 gesehen. Tja, wer das überhaupt noch Gewicht hatte, das ist für mich ja ein, was hat der, Leberschaden, Nierenschaden? Ja, ja, durch dieses Olympia-Ding da, ja. Ja, genau. Ja. Krass, ja. Ja, der hat sich da richtig, also ich glaube, nicht nur die UFC-Karriere, sondern halt irgendwie das ganze Leben da noch was von. Das Ding ist halt, wer soll DC, jetzt sag ich mal, sollte er nicht zurücktreten oder so, ja, ganz normal weiterkämpfen, ist halt schwer vorstellbar, wer außer Rumble Johnson DC wirklich gefährlich werden könnte. Ja, keiner. Also ja. Ich glaube, der Rumble Johnson kann ihm auch nicht gefährlich werden. Klar, in dieser ersten Runde, genau. Rumble Johnson hat Power, keine Frage. Aber ich meine, du kannst ja nicht darauf setzen, dass Rumble Johnson ihn irgendwann K.O. schlägt. Weil DC ist dieser perfekte Ringer einfach, der, wenn du halt nicht John Jones bist, dich halt zu Boden nimmt und du halt keine Schnitte siehst. Ich meine, hast du gesehen, wie er Dan Henderson durch die Luft geworfen hat? Ja, ja. Dan Henderson zu Boden zu nehmen, ist jetzt vielleicht nicht die Kunst mehr. Aber ihn dann halt so durch die Gegend zu werfen, das hat er in genau der Form eigentlich auch bei Strikeforce mit Josh Barnett gemacht. Und der wiegt ja noch ein paar Kilo mehr. Absolut richtig. Dann hat er auch so durch die Gegend geworfen. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was Daniel Cormier da wirklich drauf hat. Also es gibt ja noch hier den Mischa Zirkunov, der natürlich noch weit davon entfernt ist, um irgendwie Titelansprüche zu stellen. Aber das ist noch so ein Kandidat, da bin ich mal gespannt, wo da die Entwicklung hingeht. Weil von allen anderen, die jetzt in der Top 15 hier gelistet werden, sehe ich DC immer mit einem immensen Vorteil gegenüber des möglichen Gegners. Also das ist noch nicht mal so, wo ich denke, das ist jetzt sehr knapp. Natürlich kann jeder jeden besiegen. Das ist, wissen wir ja alle seit Bisping gegen Rockhold. Aber spätestens seitdem. Aber so, wenn man es halt einfach mal gegenüberstellt, Johnson, wie du halt richtig sagst, die erste Runde, da ist er immer saugefährlich. Vermutlich wird er diesmal es auch noch bis in die zweite dann irgendwie schaffen, weil er konditionell bestimmt aus seinem Fehler gelernt hat. Aber ja, das, ich glaube nicht, dass der den besiegt. Der kann ihm gefährlich werden durch einen so einen Treffer, der halt bei jedem dafür sorgt, dass er auf den Brettern liegt. Aber alle anderen, ja, das ist schon fast eine andere Klasse dann. Und das sagt ja schon einiges, wenn ich dann schon die Top 15 verlassen muss, um mir an den Haaren oder mir an den Haaren herbeiziehen muss, dass vielleicht Mischa Zirkunov irgendwann mal gegen DC gewinnen könnte. Ja, also das ist eine krankende Division. Ja, das ist, ja. Ja, das ist Light Heavyweight schon seit langem. Also ich meine, das ist ja die Vorzeigedivision des ganzen Sportes gewesen. Ja. Randy Couture, Tito Ortiz, Chuck Liddell. Bis John Jones kam. Ja. Das John ist Jones, so. Sportkiller. Bis John Jones kam. Also wenn du jetzt mal so überlegst, also bis dahin war das immer so das Highlight auf jeder Card, Light Heavyweight Titelkampf. Und dann kam John Jones, hat alles dominiert. Das hätte zum Highlight an sich werden können. Jetzt hast du halt da so ein... Aber ja, normalerweise ist Dominanz ist halt auch niemals langweilig irgendwie. Ich meine, selbst GSP-Kämpfe hast du ja geguckt, ja, um halt irgendwann mal zu sehen, wie er vielleicht verliert. Absolut. Und das ist mit John Jones ja auch so, aber der hat ja alles besiegt. Es gibt einen dominanten Kämpfer, der natürlich langweilig ist, Demetrius Johnson. Ja, ja gut. Aber er findet ja mittlerweile auch Kämpfe. Also. Ja, also ich habe, wie gesagt, Demetrius Johnson, was der so im Octagon zeigt, das ist Weltklasse, aber der Typ ist irgendwie so ein bisschen komisch. Also ich habe mir auch jetzt wieder hier so bei UFC Now war zu Gast und hat da so seine Top 5 Rivalries vorgestellt. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, du mit deinem Wasserkopf da. Also das ist, irgendwie ist der mir, nee, das ist einfach so keine coole Socke. Das ist so ein Typ, der versucht auf cool zu machen, aber überhaupt nicht cool ist. Das ist so ein verkappter Nerd, aber in dem Fall mal nicht den negativen Nerd. Ich weiß auch nicht, ich werde mit dem nicht richtig warm. Ja, ich werde jetzt auch nicht mit der Person an sich, habe ich jetzt auch nicht viel am Hut, aber... Qualitativ, ja. Das ist schon... Wie gesagt, der hat ja auch schon alles besiegt, also... Ja, da musst du dann auch schon wieder auf so Ideen kommen wie Louis Smolka, der einen guten Kampf gezeigt hat. Weil er halt noch lange nicht da ist. Ich meine, die haben ja schon Henry Cejudo für ihn eigentlich verheizt. Ne? Wenn man ja, absolut. Das finde ich auch tragisch. Also da hätte man sich definitiv mehr Zeit lassen müssen. Allerdings auch hier wieder, gegen wen hätte er sonst kämpfen sollen? Ja gut, sie haben ich glaube, gegen wen hat er mal einen Title-Shot gehabt? Gegen Chris Cariasso oder sowas? Stimmt, der hat ja auch mal... einfach mal ausgegraben. Dann Horiguchi... Der sollte gegen Wilson Hayes kämpfen. Horiguchi ist auch jemand, der vielleicht in 3 Jahren interessant werden könnte. Ja, aber die verheizen die halt, weil er halt irgendwie, ja, und jetzt kriegt er eh ein Rematch wieder, also gegen Benavides oder gegen Cejudo. Ja, die haben eine Tough-Staffel gegeneinander, ne? Das ist halt sehr tragisch, ne? Für ihn selbst halt. Heavyweight, Stipe Miocic, aktueller Titelträger. Ich lege mich sofort fest, der wird nächstes Jahr nicht mehr Champion sein, sondern Cain Velasquez. Falls er sich nicht verletzt. Ja, da muss man natürlich immer wieder ein Fragezeichen hintermachen. Also, dann sage ich, jetzt halte ich fest, Alistair Overeem. Brauche ich mich nicht für festhalten. Sehe ich eigentlich fast auch so. Wenn Overeem nicht wieder so doof ist wie im ein oder anderen Kampf gegen Travis Brown oder gegen Ben Rothwell, der im Kampf ungefähr so schnell war wie Plattentektonik, dann ja, klar. Stipe wird es schwer haben. Stipe hat sehr profitiert von Verdum. Ich möchte ihm da auf gar keinen Fall irgendwas wegnehmen, weil er bringt eigentlich alles mit. Er ist ein solider, guter Boxer. Er hat diesen Ringer-Hintergrund, also er ist ein guter Wrestle-Boxer. Aber der Heavyweight hat halt auch so eine Spitze, die wirklich stark ist. Dahinter fällt es halt relativ schnell, relativ stark ab. Aber gegen Overeem würde ich Overeem favorisieren, gegen Verdum Pick'em vielleicht oder leicht zu Verdum tendieren, weil der wird, glaube ich, nicht nochmal so einen Fehler machen. Und Cain Velasquez würde ich Stipe auch überhaupt keine Chance geben eigentlich. Zumal, mein Cain nach seiner Leistung jetzt gegen Travis Brown, das war ja absolut Vintage wieder. Ja. Das war, genau, das war mit einer der besten Canes, die wir in den letzten, man muss ja fast schon sagen, 5 Jahren gesehen haben, weil er gar nicht so oft. In seinen letzten 5 Jahren und 3 Kämpfen. Ja, das ist schon übel. Aber ich denke auch, dass diese ganzen Vorzeichen mit Homecoming, ja, Miocic in Cleveland, alles wird für ihn vorbereitet. Das schreit förmlich danach, dass das Ding in die Hose geht. Also, das ist für mich so von vornherein irgendwie darauf ausgelegt, dass das eine ganz große Enttäuschung wird, dass ich allein deswegen schon Overeem gute Chancen einräume. Und man muss halt einfach auch sagen, dass Overeem so von allen Kämpfern, die in der Heavyweight Division dabei sind, so in den letzten Jahren die größten Fortschritte gemacht hat. Also klar, Overeem ist ein unfassbar guter Kämpfer, aber er hat aus meiner Sicht genau die richtigen Rückschlüsse daraus gezogen oder aus seinen Niederlagen gezogen gegen Rothwell und gegen Bigfoot Silver und so und kämpft viel intelligenter und macht das, was er gut kann, und das kann er halt auch nahezu perfekt, und das macht ihn so gefährlich. Also bei Overeem, also Overeem würde ich gerne mal gegen Cain Velasquez sehen, weil Overeem hat früher, die Gegner sind halt eigentlich immer abwarten gegen Alistair Overeem, weil sie wissen, der hat super Striking, der hat super Counter-Strikes, der malträtiert mich zum Körper, und wenn er halt seine Shots pickt und dich halt auseinander nimmt, da hast du keine Chance, wenn du ihn halt machen lässt. Wenn du ihn machen lässt und er sich an dir kaputt schlägt, hast du halt die Chance, ihn auszunocken. Siehe Ben Rothwell, siehe Travis Brown. Aber was mich halt interessiert, ist dieser abwartende Alistair Overeem, wie der mit einem Cain Velasquez umgeht, der einfach durch dich durchrennen will. Und der steht natürlich auch offen wie ein Schorntor, Cain Velasquez. Den kannst du treffen, den kannst du ausnocken. Da herrscht für mich überhaupt kein Zweifel. Aber wenn Cain Velasquez Alistair Overeem unter Druck setzt und halt auch hässlich so gegen den Käfig drückt, zu Boden nimmt und so weiter. Da würde ich gerne mal interessieren, wie das aussieht. Weil Alistair Overeem ist, der hat, glaube ich, fast 50 MMA-Kämpfe. Also viele sehen ihn immer nur so als den Kickboxer, weil er hat schon lange, bevor er Kickboxen gemacht hat, auch MMA gemacht. Also der ist, das würde mich mal interessieren. Aber ich sehe, wie ich schon gesagt habe, genau wie du, Overeem hat durch diese Änderung seines Gameplans auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Das war auch lange überfällig. Jetzt haben wir noch die beiden Damen-Divisions, die wir bislang noch zu bieten haben. Also bislang wurde ja nicht bekannt gegeben, dass es endlich mal eine Flyweight-Division gibt, die vielleicht eigentlich nötig wäre. Aber sei es drum, wir können nur mit dem arbeiten, was wir jetzt aktuell haben. Joanna Jędrzejczyk, aktuell natürlich Strawweight-Champion. Ja, was denkst du, in einem Jahr gibt's da eine Dame, die es gelingt, Jędrzejczyk zu besiegen? Sehe ich aktuell nicht, weil sie hat mit Claudia Gardelia eigentlich die Kämpferin besiegt, der ich es noch am ehesten zugetraut hätte. Und es sah ja auch 2 Runden danach aus, aber dann hast du halt wirklich gesehen, dass Joanna Champion ihren Nachnamen Champion völlig zurecht trägt und dann hinten raus den Kampf gewinnt. Auch gegen Valérie Letourneau hat sie da einen sehr guten Kampf geliefert, beziehungsweise ist Champion geblieben, obwohl sie nicht so einen guten Kampf geliefert hat eigentlich. Und das zeigt halt wirklich, das ist halt Champion-Material im Prinzip. Und ich sehe halt niemanden. Rose Namajunas hat noch einen langen Weg vor sich, glaube ich. Jessica Andrade vielleicht noch in dieser Division. In der Division vielleicht, aber es ist halt schwierig. Du musst Joanna Jędrzejczyk im Prinzip zu Boden nehmen und da halten. Und das ist mehr als schwierig, weil die bestraft dich ja für jeden misslungenen Takedown-Versuch eigentlich. Und im Stand ist eigentlich wirklich kein Kraut gewachsen gegen Joanna. Deswegen, ich denke, dass sie in einem Jahr noch Champion ist. Ja, tippe ich auch. Also, wie du schon gesagt hast, da sind jetzt nicht so viele, die ihr in naher Zukunft gefährlich werden können, auf dem Papier jedenfalls. Genau. Die letzte Division, ja. Ja, ich glaube nicht, dass sie Flyweight einführen, weil dann wieder dieses Division-Hopping anfängt und die Divisions an sich sind sowieso schon schwach genug besetzt. Das will die UFC, glaube ich, verhindern. Das macht schon Sinn. Aber irgendwie so gefühlt ist das halt die Division, die am meisten gute Kämpferinnen bereithält, finde ich so. Also auch welche, die jetzt noch nicht in der UFC sind. Und viele sagen ja, viele Strawweight Kämpferinnen sagen ja, für sie wäre eigentlich das Flyweight die richtige Division, und andersrum sagen viele Bantamweight Kämpferinnen, für mich wäre wiederum das Flyweight die richtige Division. Aber was du halt sagst, dann hast du halt das Problem, dass dann verlierst du halt in beiden Divisions die Kämpferinnen. Ne? Ja. Das ist auch das Problem mit der Cruiserweight Division, die ja immer wieder angesprochen wird, dass du dann die eh schon schwachen Divisions Light Heavyweight und Heavyweight dann auch nochmal in eine Cruiserweight Division aufsplittest. Das ist natürlich schwierig. Also es ist jetzt nicht so, dass es da so einen ganz tiefen Roster gibt, den man unbedingt auf 3 Divisions aus. Bei Cruiserweight ist ja sogar noch so, dass halt kaum eine Organisation diese Gewichtsklasse überhaupt führt. Ja, genau. Das. Aber ich habe gelesen, nee, das habe ich gehört von Kenny Florian, dass man in das von Kenny Florian. Ja, da muss doch nicht jede Quelle hinterfragen. Ja. Also, nee, ist okay, ich verstehe das schon. Nee, aber der hat gesagt, dass man wohl in Nevada, also in Las Vegas aktuell darüber nachdenkt. Zum einen die, warte mal, 175, so ist es jetzt gerade, ja? Ja, genau, Middleweight Light. 155. Und das will man wohl jetzt in, also die klassische Middleweight Division soll weg, nee, die Welterweight Division soll wegfallen, es soll eine 165 Pfund Division geben und dann geht's weiter mit 175, 185 und dann auch irgendwas mit Cruiserweight hat er erzählt. Angeblich wird das aktuell diskutiert. Ich find's aber interessant, also ich würde es sinnvoller finden mit diesen 10 Pfund Schritten. Ich auch, also der Schritt von Heavyweight zu Light Heavyweight ist natürlich mit 60 Pfund extrem. Aber es ist halt schwierig. Im Boxen gibt's halt alle 7 Pfund eine Gewichtsklasse, glaube ich. Das finde ich halt auch schon wieder krass. Das ist mir auch zu viel. Das hat dem Boxsport nicht unbedingt gut getan, diese ganzen Gewichtsklassen. Ich finde es aktuell so gut wie es ist. Sie sollten es tendenziell eher so lassen, wie es ist. Weil das würfelt dann alles noch ziemlich sehr durcheinander. Es wäre nochmal, das stimmt, es wäre nochmal eine große Veränderung für alle Beteiligten, aber ja, ich finde diese krassen Sprünge, gerade, also ich kann das verstehen bei Heavyweight und Light Heavyweight, aber Welterweight, ich meine, die Typen, das sind ja jetzt, weißt du, die haben ja nicht jetzt mal reichlich Pulver noch auf dem Rippen, sondern das sind ja eh schon sehr durchtrainierte Typen und dann noch solche großen Gewichtssprünge machen zu müssen, um zwischen Welterweight und Lightweight hin und her switchen zu können. Ja, es ist, also du kannst da schon die Arschkarte gezogen haben, wenn du genau mittendrin bist. Ja, also das ja ist, klar, aber das ist halt Pech. Das ist ein Pech, das kann man auch so sagen. Women's Bantamweight Champion, aktuell Amanda Nunes, in einem Jahr wäre es dann? Nicht mehr Amanda Nunes. Die Frage ist ja eigentlich, ist es Ronda oder ist es eine andere Kämpferin? Also ich glaube nicht, dass es Amanda Nunes hat auch diesen Stil, der potenziell dazu führt, dass sie jede Kämpferin aus der Top 5 verlieren könnte. Deswegen glaube ich nicht, dass sie dann halt noch Nummer 1 ist. Wenn Ronda zurückkommt, wird's Holly Holm. Das stimmt. Da hat wiederum Holly Holm eine gute Möglichkeit, den Titel zurückzugewinnen. Absolut richtig. Ich habe hier gerade irgendwas noch gelesen. Ach genau. Gerade eben habe ich gelesen, ist immer total off-topic, finde ich aber trotzdem interessant. Die USADA hat JS Sonnen getestet. Kann ich mir überhaupt nicht erklären. Der ist ja nicht mehr unter UFC-Vertrag eigentlich, oder? Ist er eigentlich nicht, oder? Das weiß ich nicht. Erst zurückgetreten, ne? Weil jetzt, ich sehe das jetzt hier gerade. Sobald jemand offiziell zurücktritt, darf die USADA ihn doch gar nicht mehr testen, oder? Außer er hat bekannt gegeben, dass er zurückkommt. Also das, er muss ja nicht sagen, er muss ja jetzt nicht zur UFC sagen, ich möchte in 3 Wochen gegen den kämpfen, aber vielleicht hat er gesagt, ich plane ein Comeback und dann muss er ja die USADA 4 Monate im Voraus, außer du bist Brock Lesnar. 12 Wochen? Ja, das war ja auch kein Problem bei Brock Lesnar dann im Nachhinein. Aber was ich hinaus will, könnte das bedeuten, dass JS Sonnen zurückkommt? Ja, darüber spekuliert Twitter gerade, wie ich sehe. Ja, JS Sonnen, that is out of competition sample collection from third quarter 2016 is tested basically clean. Ja, hier steht eigentlich nur, dass er halt clean getestet wurde, aber interessant wäre es natürlich, wenn so ein JS Sonnen nochmal zurückkommt, weil eins ist klar, unterhaltsam wäre das. Ja, das wäre ganz lustig, ich weiß halt nicht, ob das... Naja, wird nicht mehr große Rolle spielen können in diesem Business. Allerdings könnte ich mir schon vorstellen, dass auch so ein JS Sonnen seine Chance wittert, gegen einen Dan Henderson oder Michael Bisping mal antreten zu können. Das kann natürlich sein. Ja, gut. Das würde mich nicht wundern. Ja, aber es ist schon, ja, manchmal ist es schon ein bisschen komisch, was ich halt in unserem Sport abspielt. Irgendwie. Man muss sich damit einfach anfreunden. Und das haben wir getan an diesem Abend. Das ist so eine Hassliebe irgendwie, ne? Ja, du, ich freue mich immer über JS Sonnen. Er ist manchmal ein bisschen anstrengend. Also gerade wenn man mal ab und zu, ich habe mir jetzt die Malki Kawa-Folge angehört von ihm in seinem Podcast, hat er Malki Kawa zu Gast gehabt und ich weiß, dass die beiden sich nicht mögen. Deswegen dachte ich mir, höre ich mir mal an, vielleicht wird's unterhaltsam. Aber das ist JS Sonnen Profi. Absolut richtig. Da ist er halt einfach, der Typ ist, er hat das, glaube ich, im Rogan-Podcast hervorragend erklärt. Er ist einfach ein Meister dieser, ich sag mal, Pro-Wrestling-Hype-Scheiße. So möchte ich es mal zusammenfassen. Also er kann das, er weiß einfach ganz genau, was er machen muss, um Leute das Interesse irgendwie abzuringen und ein bisschen für Schlagzeilen. Genau, bei ihm passt das sogar. Tolles Wortspiel von dir. Das habe ich mir so ausgedacht, verständlich. Ja. Aber es ist natürlich immer wieder interessant, von ihm zu hören. Aber ja, seine großen Zeiten sind wahrscheinlich vorbei. So, unsere Zeit ist jetzt auch vorbei, Jojo. Ich gehe jetzt direkt duschen. Ich bin völlig durchgeschwitzt. Ja, es ist einfach zu warm in so einer Dachgeschosswohnung. Ja gut, dann schwitzt du die Nacht durch und gehst morgen früh wieder duschen. Ja, im Endeffekt ist das mein Leben seit 3 Tagen. Ich gehe nur noch duschen, überall wo Wasser läuft. Dachgeschoss, so sollte deine Biografie heißen. Im Dachgeschoss, nackig, also ich bin jetzt nicht nackt, aber nackig, schwitzend im Dachgeschoss. Ja, das wird was. Und das verfilmen wir dann auch. Freue ich mich schon aufs Filmplakat. Wir sollen nicht spielen, Chelsea. Meinst du, dass der da mitmachen würde in dem Film? Ja. Hauptsache Aufmerksamkeit, wa? So ist er, der JL. Genau. Gut, ich danke dir. Erzähl vielleicht noch ganz kurz, wo man Schlagkraft überall zu hören bekommt. Auf iTunes gibt's uns zu hören. Wir sind nicht lyrische Schlagkraft, sondern einfach nur Schlagkraft. Ich glaube, man findet lyrische Schlagkraft, wenn man uns sucht. Echt? Unser Twitter-Feed ist @schlagkraft_mma. Wir sind auf Facebook vertreten. facebook.com/schlagkraft, dann schlagkraft-mma.de. Das sind so unsere Kanäle auf dem Cyboard. Wenn ihr da sowieso unterwegs seid, findet ihr uns auch. Wenn euch Diskussionen auf dem Cyboard auf den Sack gehen, dann könnt ihr bei uns im Thread sehen, wie man kein Feedback schreiben kann. Und ja, das ist so das, wie man uns erreichen kann. Und gerade den Twitter-Kanal kann ich wirklich empfehlen, weil ich glaube, du... Ich den hoste. Ja, nicht nur deshalb, sondern weil da immer eigentlich jeder Retweet oder auch selbst getätigter Tweet immer so mit so einem Augenzwinkern so zu verstehen ist. Das finde ich immer... Macht mir immer wieder Spaß, gerade wenn sowas Spektakuläres passiert, wie dass Brock Lesnar positiv auf Steroide, oder in dem Fall natürlich nicht, es ist natürlich nicht, er hat nicht gedroppt, ist Mundspray gewesen, wissen wir. Folgst du Super Carlo? Nee. Musst du mal folgen, das ist der lustigste Troll-Twitter-Account, den man so finden kann, neben Coach Edmund. Ja, der sowieso. Das ist, glaube ich, noch nicht mal ein Troll-Tweet. Das ist, glaube ich, ernst gemeint. Das ist wirklich der. Ich finde geil, wenn irgendwelche Spitzenboxer irgendwie darauf reinfallen und dann, ja, ich würde auch gerne mal mit dir trainieren und so. Ja, wir kriegen halt auch oft Schläge gegen den Kopf, wa? Die armen Jungs. Das lässt sich nicht leugnen. Hier, ich habe dir mal Super Carlos Tweet hier geschickt zum Inhaler von Brock Lesnar. Guck ich mir jetzt noch an. Live im Ach ja, den habe ich gesehen. Ja, der ist gut. Das ist gut, ne? Also Super Carlo, müsst ihr folgen, dann seht ihr auch das Bild, über was ich mich gerade amüsiert habe. Also Super und dann Carlo. Also nicht, wie ich zuerst falsch verstanden habe. Carlo? Ach, das ist ein Wrestler. Das war mal ein Wrestler. Also es soll ein Wrestler-Troll sein. Okay, also auf jeden Fall ist der Tweet hier schon mal super. Den kann man gleich mal retweeten, muss man ganz ehrlich sagen. So, gut. Jetzt sind wir durch. Wie gesagt, ab geht's unter die Dusche. Nächsten Donnerstag hört ihr mich wieder. Vielleicht wieder mit dem Jojo. Wenn er Zeit hat, warum nicht? Ich hätte kein Problem damit. 28.07. Ja, ich sage euch einfach mal unvermittlich zu. So, siehst du, dann schreibt man nochmal auf Twitter. Was? Machen das fest. Ihr könnt mich nicht nur hören, sondern auch sehen am Samstag zur ganz, ganz großen, lang erwarteten UFC on Fox 20 Countdown Show. Ich schaffe es vielleicht innerhalb von 4 Stunden die komplette Card zu previewen und werde dann mit euch einfach... Dann ins Bett gehen, weil die Card nicht funktioniert auf Randfalte. Ihr könnt mich schwitzend dabei beobachten. Ihr könnt schwitzen und ich werde schwitzen, wie ich mir da einen abbringe. Da haben wir es nochmal. Bis dann. Danke nochmal, Jojo, und euch noch eine schöne Woche. Tschüss.